Frauen und Autos könnte einfach die Geschichte einer Leidenschaft oder einer Eroberung sein. Es könnte aber auch sein, dass der Titel trügt, weil er eine Zweierbeziehung vorgaukelt. Tatsächlich aber, das wäre mein Verdacht, handelt es sich nicht um eine Zweierbeziehung, sondern um ein Dreiecksverhältnis. Wenn nämlich Frauen gerade dabei waren, von Autos Besitz zu ergreifen, mal mit mehr Leidenschaft, mal ohne, dann war häufig der Mann nicht weit, schraubte die Zündkerze heraus, unterband, dass der Funke weiter übersprang und hielt vielleicht einen Vortrag, wie man eigentlich mit dem Auto umgehen soll, wie man mit dem Auto umgehen soll und definierte so gern den Standard für den Umgang mit dem Auto, mal mit Leidenschaft oder ohne. Seien Sie gespannt auf Männerfantasie oder Emanzipationsgeschichte. Die lange Nacht über Frauen und Autos von Hanna Steger und Eva Baumeister. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich, wie immer, unter langenacht@deutschlandfunk.de. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate in der DLF-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Wir schreiben das Jahr 2026. Wenn wir an Frauen und Autos denken, dann denken wir, Frauen und Männer und Autos, ist doch alles gleich. Ja, wir denken, Frauen arbeiten selbstverständlich in Autowerkstätten und verkaufen und kaufen Autos. Sie fahren selbstverständlich LKW und tragen dabei Blaumann und Hotpants, Arbeitsschuhe und lange lackierte Fingernägel. Das Auto ist natürlich ein genauso sicherer Ort für Frauen wie für Männer oder als was ich mich auch immer fühle. Frauen gehören nicht mehr nur leicht bekleidet auf Motorhauben, sondern gleichermaßen hinter das Steuer. Autofahren, das ist Freiheit für alle. Und natürlich liegt uns allen die Umwelt am Herzen. Wir fahren elektrisch oder mit Wasserstoff, denn der Benziner ist kein Zeichen mehr von Stärke und Männlichkeit, sondern, ja, erregt Mitleid. Und darum kommt im Jahr 2026 natürlich niemand auf die Idee, eine lange Nacht zum Thema Frauen und Autos zu machen. Denn im Jahr 2026 ist das alles selbstverständlich. Oder? Wenn Sie Frauen und Autos hören, was denken Sie? Nichts Gutes. Frauen haben keine Ahnung von Autos. Oh, das habe ich nicht gesagt. Ich habe es aber gesagt. Ich will das nicht. Dass die mich angucken und sagen, schlängelt sich hier durch, Brüste zeigen oder mit dem Hintern wackeln. Nee, komm mal dahin. Wenn die Musik läuft und man das fühlt, dann schwenkt man halt den Schwamm und dann geht's rund, ne? Eine Frau muss doppelt leisten, damit sie dieselbe Anerkennung bekommt. Also Frauen liebe ich, Autos auch. Ist beides teuer. Welche Angst haben die Männer, die Frauen gleichberechtigt neben sich stehen zu haben? Emanzipationsgeschichte oder Männerfantasie? Eine lange Nacht über Frauen und Autos von Eva Maria Baumeister und Hanna Steger. 1. Die Königinnen der Straße oder My Sexiness, My Choice. Jetzt nimm's schon auf. Okay, prima. Das ist ja super. Donnerstagmittag, Spedition Höhner in Weiherbusch. Ja, wenn das alles gut läuft. Hier treffe ich Tinka und stöpsele ihr das Mikrofon an. Und das stört uns auch gar nicht. Super. So. Tinka ist Ende 30, mittelgroß, schmal, aber trainiert. Sie trägt Jeans und T-Shirt, ein Tattoo am rechten Oberarm und ein offenes und freundliches Lächeln im Gesicht. Und Tinka fährt seit 10 Jahren LKW. Ja, für mich passt das. Heute steigen wir beide in ihren 7,5-Tonner ein. Denn die nächsten 2 Tage werde ich Sie auf Ihrer LKW-Tour begleiten. Oh, das, hier ist man ja Chef. Ist schon Chefin, cool, gell? Ja, ich finde das auch super. Früher ist Tinka auch im Fernsehen LKW gefahren. Denn sie war 4 Jahre lang Teil der Kabel-1-Doku Trucker Babes. Heute teilt sie ihre Reisen mit 121.000 Followern bei Instagram. In den nächsten 2 Tagen mit Tinka will ich herausfinden, wie es wirklich ist, Truckerfahrerin zu sein. Die Schule habe ich aufgehört nach der 11. Mhm. Und dann habe ich eine Ausbildung zur Kosmetikerin, Fußpflege gemacht. Und habe da aber gedacht, na, nee, das ist nicht so, nee, das war nicht so meins. Und dann hat mein Bruder gesagt, ja, mach doch einen LKW-Führerschein, fängst bei uns an. Ja, und so kam das halt dann. Ist jetzt ja nicht gerade gewöhnlich, sich als Frau für so einen männerdominierten Beruf zu entscheiden. Währenddessen habe ich eher zwischendurch auch mal gedacht, ach du Scheiße. Weil das ist so viel zu lernen, das meint man nicht. Das ist nicht nur, setz dich mal hin, lenk das Ding mal. Also du musst ja auch viel Verständnis, die ganzen Sozialvorschriften, die ganzen Gesetze, die wir uns halten müssen, Ladungssicherung, Ladungsverteilung vom Gewicht. Das gehört ja auch alles dazu, das ist ja nicht nur das Fahren. Genau, ja, richtig. Und hast du da während der Fahrschule mal irgendwie so einen Spruch gekriegt als Frau oder so? Nee. Gar nicht. In der Klasse, wo ich war, waren wir, glaube ich, um die 30 Leute und wir waren 2 Frauen. Ansonsten waren da nur Jungs, da waren halt auch viele dabei, die von ihrem Chef geschickt wurden. Die hatten gar keinen Bock da drauf. Mhm. Wenn wir Frauen das halt machen, wir entscheiden uns ja bewusst dafür. Mhm. Ne? Und da ist das, ja, da steckt ein gewisser Ehrgeiz oder eine Überzeugung dahinter. Ganz verbreitet ist, dass wir immer in binärer Einteilung, also in so Gegenüberstellungen denken, in Gegensätzen, die immer schon auch eine Wertung haben. Das ist Lisa Krall. Sie ist Professorin für Gender Studies an der Uni Köln und forscht seit Jahren zu interdisziplinären Gender-Themen. Von ihr will ich erfahren, woher kommt eigentlich das Vorurteil, Frauen und Technik, das passt nicht zusammen? Und warum gilt es immer noch? Eine ganz, ganz alte Gegenüberstellung ist sowas wie Natur versus Kultur. Und da können wir auch Natur versus Technik hinstellen, ne? Weil sozusagen das Natürliche ist das irgendwie so Belassene, das nicht menschlich Veränderte, das aber auch oftmals solche Zuschreibungen hat wie das Passive und tatsächlich auch häufig ja eine geschlechtliche Konnotation hat, nämlich das weibliche Geschlecht wird eher mit der Seite der Natur in Verbindung gebracht. So, Fenster soll ich zumachen? Vor Tinka und mir liegen 2 gemeinsame Tage on the road. Mit 2 Ladestopps, um 22 Paletten Kosmetikartikel erst auf und dann wieder abzuladen. Ach, diese Spiegel. Die sind ja fast so groß wie ich. So, ich gebe nur mal ganz kurz die Ladestopps. 780 Kilometer, Freudenstadt, Köln, hin und zurück. Straffes Programm. Ach, wie schön. So, los geht's. Wer kennt die Frau, die nichts anhat als den Gurt auf dem Schild an der Straße von zu Hause in die Stadt, wo ich so oft lang fahr? Ihre Kurven faszinieren mich, doch die Gurte irritieren mich. Warum zeigt sie mir nicht, worauf ich so abfahr? Tinkas LKW sieht von innen nicht aus wie jeder andere. Ihr LKW ist ihr Reich und sie hat ihn liebevoll nach ihren Vorstellungen ausgestattet. Vorne hat sie für alle gut lesbar das Wort Frauenpower anbringen lassen. Der Boden ist mit blau-weißem Kunstleder ausgelegt. Auch die Gardinen sind in blau-weiß gehalten. Und auf dem Band, das sie zusammenhält, steht Tinka on Tour. So wie auch ihr Instagram-Account heißt. An der Frontscheibe hängen 2 große Stoffwürfel. Auch bestickt mit Tinka on Tour. Und was glaubst du, warum das so ist, dass es immer noch so dieses Klischee gibt, ne? Frauen und Autos? Ich weiß nicht, warum sich das so hält. Also man meint normalerweise, in der Zwischenzeit hätte sich das ein bisschen legen müssen. Ja. Aber es gibt immer noch viele so Showies, sage ich immer, die dann auch wirklich kommen und sagen, ich frage mich, was eine Frau auf dem LKW gezogen hat, die soll die Küche oder die soll sich daheim um den Haushalt kümmern. Gibt es wirklich noch. Und das sind auch nicht alles ältere Männer. Da denke ich immer, wo lebt ihr denn? Die haben ein völlig falsches Bild davon. Mhm. Also die Fahrzeuge, die fahren sich wie ein PKW. Das ist ein Automatikgetriebe, der hat einen Spurhalteassistent, Notbremsassistent, der hat Sitzheizung, Standheizung. Also wenn ich in Urlaub fahre oder zu meiner Mutti rüber, dann würde ich lieber mit dem LKW fahren als im Auto, weil es einfach viel bequemer ist. Man hat einen Kühlschrank da, wenn ich müde bin, lege ich mich halt mal kurz rein. Also das ist ja wirklich Luxus heutzutage. Aber das mit diesem Klischee, Frauen könnten kein Auto fahren, das weiß ich auch nicht, warum das immer noch. Das also verrückt, es gibt auch oder? Viele Männer, die es nicht können. Ja, gerade hier auch auf dem LKW sehe ich das ja tagtäglich. Da sind schon welche, die große Klappe und dann sitzen sie auf dem LKW und dann fragst dich so, wie sind die überhaupt hierher gekommen? Ne, so mal übertrieben gesagt. Ja. Also ich glaube, dass Männer ein höheres Aggressionspotenzial haben. Mhm. Ich habe auch Tage, wo ich ins Lenkrad beißen könnte. Da braucht man nicht drüber reden. Aber ich glaube, Männer sind ungeduldiger, ein bisschen ruppiger. Mhm. Also mein Chef oder auch mein Seniorchef, die haben beide gesagt, ich würde jederzeit wieder eine Frau einstellen, weil die achten mehr drauf. Die fahren halt ein bisschen vorsichtiger, von Natur aus schon. Mhm. Also es gibt ja auch Männer, die aufpassen, um Gottes Willen. Ja, ja. Ne? Aber Frauen sind dann doch noch mal so ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen weitsichtiger. Und die machen sich halt keinen Kopf, wenn es halt mal einen Moment länger dauert. Und ein Mann, der ist so, also gar kein Problem. Bumm, und dann sind sie irgendwo hängen geblieben. Ne? Also die sind da so ein bisschen hektischer, haben nicht so die Ruhe. Ich glaube, letztendlich sind die Frauen sogar die besseren Autofahrer. Bei 2/3 aller Unfälle 2023 waren Männer die Hauptverursacher. Von insgesamt 35.453 gemeldeten Unfällen verursachten Männer 23.332 und Frauen 10.935. Bei den Unfällen stehen Männer beinahe dreimal so oft unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten. Das meldet das Momentum-Institut. Inzwischen sind Tinka und ich seit gut 2 Stunden unterwegs. Ich fange an, mich richtig wohlzufühlen in ihrem Fahrerinnenhäuschen, so gemütlich wie es ist. Das muss es auch sein, so viel Zeit, wie Tinka hier verbringt. Jede Woche fährt sie von Montag bis Freitag. Samstags hat sie frei, sonntags packt sie schon wieder für die nächste Tour. Und du schläfst hier vorne auch drin dann? Hier, genau. Genau, das kann ich nur ein Stück ausziehen und mache ich abends die Sitze ein Stück vor und das ist super. Und dann hast du hier die Vorhänge? Genau, klar. Ja. Dann hast du deine Gardinen zu und dann ist außen quasi ausgeschalten. Und fühlst du dich da sicher? Ja. Ja, so, dem, ja. Also ich habe in den 10 Jahren jetzt nicht einmal eine Situation gehabt, wo ich irgendwie Angst hatte, irgendwie abends im LKW oder so. Okay. Gar nicht. Im Jahr 2020 gaben 57,9% der befragten Frauen in Deutschland an, bestimmte Straßen, Plätze oder Parks zu meiden, die sie als gefährlich oder unangenehm empfinden, im Vergleich zu 29% der Männer. Laut einer UN-Woman-Umfrage von 2021 haben 97% der Frauen zwischen 18 und 24 Jahren sexualisierte Belästigung im öffentlichen Raum erlebt. Durchschnittlich jede 5. Frau ist in ihrer Stadt schon einmal Opfer von Gewalt, Verfolgung oder Bedrohung geworden. Am unsichersten fühlen Frauen sich auf der Straße, beim Warten auf öffentliche Verkehrsmittel sowie in Parks und Grünflächen. Einerseits müssen wir sehen, sexuelle Übergriffe sind alltägliche Realität und das viel mehr gegenüber Frauen als gegenüber Männern. Die neueste Statistik vom Bundeskriminalamt zeigt nochmal, jede 2. Frau erfährt in ihrem Leben sexualisierte Gewalt. Es passiert in jedem Milieu, in jeder Einkommensklasse, in Familien, jeder Bildungshintergründe. Was immer wieder deutlich macht, das ist eine alltägliche Lebensrealität für sehr, sehr viele weibliche Menschen. Aber es ist ein schöner Beruf, wirklich. Ich finde es schade, der hat viele Schattenseiten. Und ich finde es schade, dass das Image so schlecht ist. Vier Jahre war Tinka Teil der Reality-Doku-Serie auf Kabel 1, die den Alltag von Truckerfahrerinnen zeigt. Trucker Babes, 400 PS in Frauenhand. Warum sie da jetzt nicht mehr mitmacht, wird sie mir später erzählen. Heute teilt sie ihre Reisen und Erfahrungen lieber mit ihren vielen Fans und Followern bei Instagram, um das Image der Truckerfahrerinnen aufzubessern. Eine Frau fährt LKW. Ganz sicher, ganz selbstverständlich. Es gibt sogar Fernsehsendungen, die das Leben von Truckerfahrerinnen zeigen. Das hätte es zu der Zeit, als meine Mutter ihr erstes Auto bekommen hat, nicht gegeben. Das muss so Mitte der 70er gewesen sein. Da haben die Leute hinter ihrem Rücken geredet. Sogar der Nachbarsjunge. Wie der mich gehänselt hat. Deine Mutter haut bald ab, oder was? Oder was macht die sonst mit ihrer schicken neuen Karre? Ein Opel war das. City hieß der, glaube ich. Und er war knallorange. Wie überhaupt die Farben der 70er. Froschgrün, Panama-braun, viel poppiger und bunter als heute. Und damals wehte in den Fernsehsendungen noch ein ganz anderer Wind. In Der siebte Sinn zum Beispiel, eine wöchentliche Sendung mit Tipps und Informationen zur Sicherheit im Straßenverkehr, ging es in den 70ern häufiger mit einem interessanten Unterton um Frauen am Steuer. Im Jahr der Frau sind die Männer hoffentlich etwas ritterlicher geworden. Wenn eine Frau bei einer Autopanne auf männliche Hilfe hofft, ist es unangebracht, Witze über die Frau am Steuer zu reißen, die nichts von Motor und Technik versteht. Oft zu beobachten, ist die Dame jung und hübsch, kommt die Hilfe meist schnell. Leider lässt sie manchmal auf sich warten, wenn die Figur nicht mehr ganz so makellos ist. Ja, wenn Sie so freundlich wären, ich weiß nicht, was mit meinem Auto los ist. Ich bin stehen geblieben, ja. Ob der Motorschaden aber ist oder was. Aber nachsehen. Ja. Hier. Ich habe leider gar keine Ahnung. Wenn Frauen am Steuer mit ihrem Wagen zu Verkehrshindernissen werden, so liegt dies meist am mangelnden technischen Verständnis und fehlender Übung. Was da total drin steckt, ist dieses binäre Denken, was total verbreitet ist in mindestens mal westlichen Gesellschaften. Und das erklärt schon mal vielleicht teilweise, warum das Vorurteil besteht, Frauen und Technik funktioniert nicht, weil die stehen sozusagen an zwei unterschiedlichen Seiten. Gleichzeitig ist total wichtig, noch mal genauer hinzuschauen, dass das keine naturgegebene Gegenüberstellung ist. Also, dass das keine Tatsache ist, die immer schon so war und immer so sein muss und deswegen unveränderlich ist. Auch Cotton Seiler kann mir da weiterhelfen. Er ist Kulturhistoriker und Professor am Dickinson College in Carlisle, Pennsylvania. Seine Schwerpunkte sind rassistische und feministische Politiktheorien, vor allem mit Blick auf Infrastruktur und Mobilität. In seinem Buch Republic of Drivers, A Cultural History of Automobility in America, analysiert er, wie das Autofahren Vorstellungen von Staatsbürgerschaft, Freiheit und Zugehörigkeit prägt, für Frauen und andere marginalisierte Gruppen. Yeah, it's sort of like the expression, a woman's place is in the home. Diese Idee, der Platz einer Frau ist zu Hause. Wenn man darüber nachdenkt, denkt man, ja, das war schon immer so. Das ist eine Sichtweise, die schon seit Jahrhunderten genauso existiert. Aber eigentlich lässt sich dieses Konzept, dass Frauen ausschließlich häuslich sein sollten, wirklich nur bis zur industriellen Revolution zurückverfolgen. Erst da gab es diese Aufteilung der geschlechtsspezifischen Räume. Der männliche Raum, der Raum der Arbeit, der Technik und der Politik. Der weibliche Raum, der Raum des Zuhauses, der Kindererziehung und allgemeiner gesagt der Häuslichkeit. Und dazu gehört die Annahme, dass Frauen kein Auto fahren können. Eigentlich hat sie es ja viel besser als er. Sie darf backen. So, jetzt aber Tempo. Bald wird Peter da sein mit einem Bärenhunger. In patriarchalen Gesellschaften sind die Frauen qua Definition das schwache Geschlecht. Also es muss in dieser hierarchischen Geschlechterordnung ja ein starkes und ein schwaches geben. Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Es ist erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist. Anscheinend kommt auch der Appetit mit der Ehe. Und diese hierarchische Logik wird dann übertragen in bestimmte Zuständigkeitsbereiche. Mustang Sally. Guess you better slow LKW 1. Tinka und ich kommen an unserer ersten Ladestation an. Und das bedeutet, wir nehmen 22 Paletten in Empfang, laden sie ein und fahren danach weiter. Das passiert an der Laderampe. Doch die richtige muss man erst mal finden. Also die Fahne ist hier, steht da hier die PKW ein. Alles ist ziemlich unübersichtlich. Ein anderer LKW steht an der Einfahrt und weiß auch nicht recht, wohin. Ich fahre mal zurück und frag mal den anderen Fahrer. Aber so wie der guckt, weiß der auch nicht so richtig, wo der hin soll. Tinka spricht ihn ohne zu zögern durch ihr geöffnetes Fenster an. Hi, weißt du, wo man hin muss? Der sagt jetzt erstmal Bescheid. Die sind ja noch gar nicht richtig fertig. Ah, da muss man quasi von hier rückwärts rein, oder was? Interessant. Ja, guck, das ist ja richtig aufregend jetzt schon direkt. Ja, das stimmt. Tinkas riesigen LKW an die kleine Laderampe ranzufahren, scheint mir unmöglich. Und dann auch noch rückwärts. Das ist auf jeden Fall Zentimeterarbeit. Und dann noch unter Beobachtung von dem anderen LKW-Fahrer. Ich fahre mit dem hier gerade noch daneben. Ja. Das geht jetzt ganz schnell, dann bin ich ruckzuck daneben. Da können wir nämlich beides parallel verladen. Wir können also ein bisschen vor. Okay, mache ich. Also noch weiter zurück? Ein Stückchen weiter vor. Immer in der Sorge, ihr Auto zu beschädigen, nutzen sie beim Einparken den vollen Lenkradeinschlag nicht aus. Männer dagegen schlagen die Räder robuster und ganz ein. Meine Herren, wenn Sie erkennen, dass eine Frau am Steuer den Verkehrsfluss hemmt, nicht so reagieren. Das grenzt an Nötigung. Schon, Tante. Jetzt fährst du da rückwärts mit dem... Genau. Weiter, weiter, weiter. Tinker kurbelt, hebelt, zirkelt. Mir wird bei der ganzen Ladelogistik und auch den Gewichtsklassen, in denen wir unterwegs sind, ganz schwindelig. Aber Tinker macht das alles mit links. Nee, 22. Oh. Also eine wiegt 500-600 Kilo. Das ist eigentlich nicht so viel. Aber und das traust du dir einfach, das mal ist dein Mast? Ja, ja. Ja, immer. Ja, so, ne? Also genau, das ist ja kein Problem. Ja. Und, aber das ist ja krass. Die denken immer, man hätte keinen Bums in der Arme. Ha. Die wüssten. Man sollte die Frau öfter ans Steuer lassen, damit sie Erfahrung und Routine bekommt. Aber dann nicht dauernd über ihre Fahrweise nörgeln. Da gibt doch ein bisschen mehr Gas hier. Frauen fahren meist vorsichtiger als Männer, weil ihnen die Übung fehlt. Sie behindern dann den fließenden Verkehr. Viele Frauen scheuen das Anlegen des Sicherheitsgurts, weil sie Angst um ihren Busen haben. Diese Sorge ist unnötig, sagen Mediziner, wenn der Gurt richtig sitzt. Ah, zack, krass, das ist ja eine Punktlandung. Wow. Ja. Geschafft. Rückwärts eingeparkt, alle 22 600 Kilo Paletten eingeladen und der andere LKW-Fahrer hatte nichts zu meckern. Weiter geht's Richtung Freudenstadt. Women aren't necessarily educated in technical things to the degree that men traditionally are. Frauen werden technisch meistens nicht so gut ausgebildet, wie Männer es traditionell sind. In den 1920er Jahren waren quasi alle Menschen Fahranfänger. Doch die Vorstellung von Unfähigkeit am Steuer, schlechtem Fahrverhalten, rücksichtslosem oder leichtsinnigem Fahren wurde zu dieser Zeit meist mit Frauen in Verbindung gebracht. Dass es die Frauen seien, die den fließenden Verkehr ruinieren. In dieser Zeit passieren viele kulturelle, politische und wirtschaftliche Dinge, die diese Vorurteile von Frauen als schlechten Autofahrerinnen befeuern. Also wir kennen das Stereotyp, Frauen sind nun mal von Natur aus fürsorglicher, einfühlsamer und so weiter, wird genutzt, um darauf aufbauend zu argumentieren oder zu legitimieren. Und deshalb sollten sie auch mehr für Fürsorgearbeit, für Care-Arbeit zuständig sein. Weil da sind sie besonders versiert. Das können sie einfach qua Natur besonders gut. Was halt manchmal nervt, ist, wenn die sehen, da ist eine Frau und die wollen helfen. Und fragen aber nicht, ob ich die Hilfe brauche oder ob ich die Hilfe überhaupt will. Als wir wieder fahren, spreche ich Tinker nochmal auf die Situation von gerade an und wie souverän sie sie gelöst hat. Ich bin so ein recht offener oder aufgeschlossener Mensch. Also ich habe kein Problem damit, auf Leute so zuzugehen. Und das wirkt sich da, glaube ich, auch positiv aus. Ich bin begeistert davon, wie Tinker mit Freundlichkeit und Fingerspitzengefühl mit skeptischen Männern umgeht. Dabei hilft ihr offenes Wesen, aber auch ihr Können. Also es ist gar nicht so, dass ich da viele negative Erfahrung gemacht habe. Und wenn, dann mal einer einen blöden Spruch und dann bist du halt mal in die Rampe oder hast mal gemacht und der sieht, oh, die ist ja, macht das ja ganz gut, dann ändert sich das halt auch schnell wieder bei den meisten, dass die dann einen anderen Eindruck von dir haben. Aber... Und dann sagt Tinker etwas, das mich überrascht. Da ist es dann schon so, wenn man dann so das erste Mal aufeinander trifft, dass sie dann so so ein bisschen schüchterner reagieren. Weil schüchtern? Halt, schüchtern, ja, weil viele rechnen halt nicht damit, dass da jetzt eine Frau auch mit dem LKW angefahren kommt, gell? Und dann sind die erstmal so ein bisschen, gucken einen nicht so richtig an. Aber ja. Das heißt, da ist dann schon so eine Skepsis und du musst das dann so ein Stück mehr beweisen, als wenn da ein Typ stehen würde. Also am Anfang war das schon so, dass wenn du irgendwo hingekommen bist und die Männer haben gecheckt, dass da jetzt eine Frau auf dem LKW sitzt und dann noch auf dem Hängerzug, da haben sich oftmals so kleine Grüppchen gebildet, so nach dem Motto, na, das Spektakel gucken wir uns jetzt mal an. Und wenn du aber dann an der Rampe warst oder eingeparkt hast oder umgebrückt hast, dann waren die weg. Oder manche kamen sogar und haben Daumen hoch gezeigt. Und manche, selten, aber manche kommen sogar, hauen dir auf die Schulter und sagen, boah, Respekt, das hätte ich nicht hingekriegt, viel stark. Also das ist wirklich so. Hätte auch ganz anders sein können, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass eine Truckerfahrerin auch hier und da Erfahrungen macht, in denen ihr signalisiert wird, du bist ja eigentlich gar nicht gewünscht. weil wir trauen dir das überhaupt nicht zu, was hier verlangt wird. Und vielleicht aus einer Sorge heraus, dass ein Feld, das eben als männlich gilt, das männliche Eigenschaften erfordert, dass die in Frage gestellt werden, nämlich als Eigenschaften, die gar nicht nur von Männern erfüllt sein können, sondern die tatsächlich auch andere Menschen mitbringen können und deswegen genauso gut diese Tätigkeit ausüben können. So, und dann bist du da irgendwo und machst das dann so wie abgemacht und es geht auch alles klar. Und dann sieht das einer, der das halt nicht macht. Und dann heißt es ja nur, weil es eine Frau ist. Oder ist ja nur wegen Tittenbonus. Und das ist halt das, was mich dann ärgert, wo ich denke, nein, das hat nichts damit. Ich gehe anständig mit den Leuten um. Ich bin immer freundlich zu den Leuten. Ich helfe auch beim Abladen, beim Laden. Oder wenn die mir mal sagen, oh, du musst jetzt mal eine Stunde warten, dann sage ich, alles klar, dann gehe ich in den LKW, warte, rufst mich dann an. Wenn man Tinka so zuhört, hat man das Gefühl, sie hätte gar kein Problem als Frau in diesem Männerberuf. Vielleicht liegt's daran, dass man sich so hoch oben vorne im LKW auch einfach super fühlt. Beim Versuch, meinen Sitz noch höher zu stellen, wird's dann aber etwas kompliziert. Hier, geht das hier hoch? Genau, runter. Runter. Und immer so pumpen, ja? Ach so, nee. Du meinst wegen der Luft? Ja. Da ist vorne links an der Ecke. Quasi hier so auf der Höhe ist so. Meine Aufregung vom Anfang ist komplett verflogen. Und das liegt vor allem daran, dass Tinka und ich uns super verstehen. Wie geht die Luft jetzt wieder raus? Darf ich auch mal ein Foto? Ich finde das total gut. Das steht dir voll gut. Ja? Ja, ich finde das total super. Aber dein Kollege hat eben gesagt, er hat gefragt, wie alt ich bin. Er meinte, in meinem Alter wird das nichts mehr. Ah, jetzt gehe ich noch höher. Jetzt gehst du gar. Genau den. So, sind wieder unten. Tinkas Bruder ist auch Truckerfahrer. Er hat sie von Anfang an unterstützt und so fiel ihr der Einstieg in die Welt der Truckerfahrer und Fahrerinnen nicht schwer. Sie hat Glück gehabt, sagt sie, denn das geht nicht allen Frauen in dem Beruf so. Ich habe andere Fahrerinnen kennengelernt, die sind von einer Spedition in die andere. Die wurden nicht ernst genommen von den Kollegen, dem wurden nur die Scheißtouren aufs Auge gedrückt. Dann gab es sogar Kollegen, die bewusst irgendwelche komischen Sachen da im nicht gefährliche Sachen, aber einfach um die immer so ein bisschen unterschwellig zu giegeln, ne? Und da zweifelst du ja an dir selber, ne? Wenn du dann sagst, kann doch nicht wahr sein. Also ich habe Frauen, die haben richtig, richtig miese Erfahrungen gemacht. Da habe ich halt einfach Glück gehabt, ja, ne? Muss man wirklich sagen. Sie traut sich eigentlich alles zu, erzählt sie. Und darum hat sie sich ja auch für den Beruf entschieden, weil sie eigentlich alles daran mag. Auf die Frage, ob es etwas gibt, was sie niemals machen würde, folgt erstmal eine lange Pause. Mich draußen am LKW waschen. Also das ist so ein Ding. Oder im Stau, die Männer, die gehen da hin und pinkeln da einfach gerade an die Leitplanke. Und du als Frau denkst dann so, ich kann mich jetzt nicht da hinhocken. Wie sieht denn das aus? Das ist dann wieder so ein Ding, ja. Da provoziert man vielleicht was, was man nicht provozieren will. Ja, was will, total gell? Doof ist eigentlich, ne? Ja, eigentlich doof, weil, na klar. Ich habe mittlerweile habe ich mir so eine Pinkelflasche für den Notfall genommen. Du lässt da halt rein und kippst das dann irgendwann aus, wenn du irgendwo an eine Toilette oder so kommst. Der Bezug auf die Körper funktioniert so erfolgreich, weil damit immer wieder die Natur angerufen wird. Oder wir könnten auch sagen, die Biologie. Und beides hat so eine extreme Kraft in der Argumentation, um zu sagen, Menschen sind eben so oder Menschen sind nicht so. Menschen können das besonders gut und andere können das einfach überhaupt gar nicht. Funktioniert besonders gut, wenn wir sagen, das ist natürlicherweise so. Das ist ihre biologische, ihre körperliche Ausstattung. Finde ich auch hier nochmal total wichtig, differenzierter hinzugucken. Macht es nicht vielleicht in manchen Bereichen viel mehr Sinn, nach Körpergröße, nach Körpergewicht zu schauen, statt zu sagen, Männer auf die einen, Frauen auf die andere Seite? Und so problematisch ich diesen pauschalen Rekurs auf Körper gleich Biologie gleich Natur finde, finde ich es trotzdem total wichtig zu gucken. Genau, es gibt Menschen mit einem Zyklus, also beziehungsweise alle Menschen haben einen Zyklus, aber es gibt Menschen, die menstruieren Und die haben nochmal einen anderen Zyklus. Und das ist extrem wichtig, das anzuerkennen. Im Profifußball wird der Menstruationszyklus inzwischen als Leistungsfaktor berücksichtigt. Trainerinnen wie Emma Hayes bei den Chelsea Women passen Trainingspläne individuell an. Laut dem Women's International Football Institute zeigen Studien, dass sich Belastung und Regeneration je nach Zyklusphase unterscheiden können, wie auch The Guardian 2025 berichtete. Auch der DFB will laut dem DFB-Journal Zyklusphasen perspektivisch stärker ins Training integrieren, denn vermutlich sei auch das Verletzungsrisiko aufgrund des niedrigeren Östrogenspiegels an diesen Tagen höher. Auch Cotton Sailors Beschreibung, dass Frauen seit den 1920ern als waghalsige und unfähige Fahrerinnen galten und technisch unbegabt seien, baute auf einem Argument auf. Es gibt da einfach eine biologische Disposition. Dann taucht oft diese Argumentation über die Autofahrerin auf, dass Frauen aufgrund irgendeines biologischen Unterschieds nicht zum Autofahren geeignet seien. Genau dieselbe Argumentation, die man früher übrigens auch anführte, warum Frauen kein Wahlrecht haben sollten. Die Überzeugung, dass es bei Frauen so eine Art hormonellen oder biologischen Faktor gäbe, der sie daran hindere, rational zu denken. Derselbe Diskurs wird diesmal dazu benutzt, Frauen daran zu hindern, wirklich uneingeschränkt mobil zu sein. Problematisch wird es eben, wenn wir dann sagen, ja, wegen ihrer Hormone kann dies halt nicht so gut und damit alles verunmöglichen und damit sozusagen pauschal ihr abschreiben, dass sie etwas körperlich nicht kann, dass sie nicht die Kraft hat oder dass sie nicht die kognitiven Fähigkeiten hat, in der Technik zu arbeiten. Das lässt Tinker auf keinen Fall mit sich machen. Sie lässt sich von nichts und niemandem die Begeisterung für ihren Beruf vermiesen. Aber so wie jetzt oder morgens, wenn du, was weiß ich, jetzt gerade im Winter, wo es halt noch lange dunkel ist und dann fährst du morgens um 4 oder um 5 los und dann siehst du so langsam, wie der Himmel anfängt, sich so heller zu färben. Dann siehst du einen Sonnenaufgang, du siehst abends den Sonnenuntergang und das sieht jeden Tag anders aus. Ich finde das total schön. Ja, es ist super. Ich bin ganz begeistert. Ich will nur noch so weit oben sitzen. Ja, super. Man fühlt sich so ein bisschen wie der König auf der Straße. Ja, klar. Ja, das ist so. Man wird zwar nicht so behandelt, aber man fühlt sich so. These boots are made for walking. And that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Begeisterung für Autos haben nicht nur Männer. Lissy zum Beispiel hat ihre Faszination für Autos zum Beruf gemacht. Sie ist professionelles Carwash-Girl. Ja, tiefer gelegt, ne? Siehst du ja schon, dass das tiefer gelegt ist. Das berührt ja schon fast. Ich treffe sie in ihrer Wohnung im Sauerland. Es gibt Tee, frische Croissants und sie trägt unfassbar hohe, knallgrüne High Heels, passend zu ihrem weit ausgeschnittenen grünen Oberteil. Schwarzes Auto, goldene Felgen, goldene Schrift, dass die halt auch einfach so kreativ sind. Mach mal eben hier mein Bild wieder auf. Ja. Das hier finde ich ganz schön. Aber das andere ist. Gemeinsam blättern wir durch den AP-Girl-Kalender. Auf den Bildern ist Lissy sehr leicht bekleidet und an Autos gelehnt zu sehen. Das Shooting hat total viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir waren 5, 6, 7 Mädels oder so. Und generell in so einem Kalender mal gewesen zu sein mit so geilen Autos oder getunten Autos vor allen Dingen, ist natürlich auch was Feines. Lissy arbeitet seit 10 Jahren als Carwash Girl. Sie nennt sich Red Lissy wegen ihrer roten Haare. Ihre Agentur vermittelt sie auch als sogenanntes Grid Girl bei Autorennen. Das sind Hostessen, die im Motorsport arbeiten und beim Start die Startnummern der Fahrer präsentieren. Als Carwash Girl arbeitet sie auf großen Events wie den Race Wars oder der Essener Motorshow, wo das Sexy Carwash als Programmpunkt angeboten wird. Und ja, dabei wäscht sie meist sehr leicht bekleidet auf eine sehr erotische Art Autos. Ja, ich finde, man muss einfach dafür gemacht werden. Man muss einfach eine Rampensau sein. Ich stehe zu meinem Körper. Ich sehe das jetzt auch gar nicht so, dass die Männer dann sehen, boah, was ist das denn für eine geile Sau? Nein, ich stehe zu meinem Körper. Ich wasche das Auto jetzt mit meiner vollen Energie und Sexiness, weil ich auch entertainen möchte. Weil ich das Event zum Event machen möchte, weil ich es fühle, dass ich den Fahrer gerade glücklich mache, weil er das vielleicht noch nie so erlebt hat, dass da ein geiles Girl an seinem Auto dran war. Vor allem, ich mag das ja auch total gerne, dass ich an so einem tollen Wagen dann dran bin, ne? An einem aufgepimpten Wagen. Also ich finde es einfach cool. Die Begeisterung für ihren Job kann ich Lissy rundum anmerken. Und für die Autos. Und für die unterschiedlichsten Zuschauer und Zuschauerinnen. Wenn man mal auf so eine Veranstaltung geht, dann weiß man auch überhaupt gar nicht mehr, wo oben und unten ist, weil man so viele Automarken da sieht und so viele geile, aufgetunte Wagen. Und ich muss sagen, es sind auch viele autobegeisterte Frauen auch da, die sich auch für Autos interessieren, die auch, gut, manche, die finden das dann auch zu peinlich vielleicht, wenn wir da uns fast nackig machen für einen sexy Carwash, oder manche ziehen ja dann auch ihr T-Shirt aus oder so und dann wirbeln die das rum durch die Luft und schmeißen das weg und plötzlich stehen die da oben ohne. Da muss man dann schon echt so drauf sein, dass man keine Hemmung hat. Für Lissy ist es gar keine Frage, mit ihren Reizen zu spielen und sie einzusetzen. Tinker wehrt sich dagegen, auf diese körperlichen Reize reduziert zu werden. Sie erzählt mir über ihre Enttäuschung, die sie im Laufe ihrer Zeit bei den Trucker Babes immer stärker empfunden hat. 4 Jahre war sie Teil der Serie. Sie hatte sich entschieden, mitzumachen, um so den Menschen ihren Arbeitsalltag näher zu bringen. Doch dann nahm die Sendung eine Wendung, die ihr gar nicht gefiel. 400 PS in Frauenhand. Und da ging es halt schon darum, also so haben sie uns das auch gesagt, um so Klischees ausräumen und zeigen, hey, wir stehen doch den Männern in nichts nach. Und das hat mir halt auch gut gefallen, auch so um andere Frauen zu animieren, den Weg einzuschlagen, wenn sie da Interesse dran haben. Und das hat am Anfang auch gut funktioniert. Und dann wurde es halt sehr... Also dann hatte ich manchmal so den Eindruck, als ob sie die Klischees nur noch unterstreichen, anstatt aus dem Weg zu räumen, ne? Also so dieses Tittenbonus-Ding, sowas ein bisschen. Ja, schlimm. Ne? Und das finde ich halt schade, weil die Sendung hat echt gutes Potenzial gehabt. Und wir haben auch viele Leute angesprochen, ob das junge Mädels waren oder Frauen, Ü70, die dann kommen und sagen, ich gucke das so gerne, ich finde das so stark, was ihr macht. Und dann irgendwann kam halt immer mehr so dieses... Das hat doch nichts mit der Realität zu tun und nur noch so freizügige Weiber. Mhm. Und da wurden halt wir normalen Mädels halt auch mit in einen Topf geworfen. Ja, klar. Und dann kriegst du halt auch mal so Bemerkungen wie, und, wann siehst du mal blank in der Sendung? Und das hat mich halt genervt, weil ich es einfach total blöde fand. Ja, ne? Das ist richtig doof. Ja. Die waren immer der Meinung, hier Sex sells und wenn man da freizügiger wird. Ja. Die haben halt den Hals nicht voll gekriegt. Die Quote war super, wirklich super. Und dann hat man gedacht, jetzt müssen wir noch einen draufsetzen. Mhm. Und am Ende hat man aber gemerkt an der Quote, dass es nach hinten losgeht. Ich sag's jetzt mal ganz plump. Ja. Ganz viele haben so Dickpics geschickt bekommen. Also, dass die Männer ihre... Ja. Also, ja, wenn ich jetzt natürlich in so einer kurzen Hose mit so einem Ausschnitt rumlaufe, dann wirke ich ja anders, als wenn ich halt normal in einer Jeans oder in einer Arbeitshose mit einem T-Shirt und selbstbewusst auftrete. Ja. Manche provozieren es ja auch. Ja. Sag ich mal, ne? Die dann so ein bisschen ein auf, kannst du mir mal helfen und ach, und ist mir zu schwer. So, dann, na ja, gut, dann kommen sie natürlich alle. Dann fangen sie an zu sappern, wenn du noch eine kurze Hose an hast. Die Männer sind halt, was das angeht, auch einfach übelst simpel gestrickt so. Also ich finde diese Einschätzung, Männer haben halt Triebe, die sind halt so, das suggeriert ja, die können nicht anders. Und das finde ich eine hochproblematische Erklärung und ja eigentlich eine Resignation von einem gewaltvollen und extrem übergriffigen Verhalten. Eine Sache, die ebenfalls ihren Teil dazu beiträgt, ist der sogenannte Male Gaze. Er entschuldigt und beeinflusst seit Jahrzehnten die Art und Weise, auf die Männer Frauenkörper wahrnehmen dürfen und sollen. Der Male Gaze kommt aus der feministischen Filmtheorie und hat sich übertragen oder wurde übertragen auch in andere Bereiche als Erklärung dafür, warum eigentlich immer wieder und sehr oft aus einer patriarchalen Logik gewertet und betrachtet wird. Ja, Moment mal. Jetzt wird's natürlich, sagen wir, etwas kompliziert für uns Männer. Patriarchale Logik. Gerade haben wir es doch noch gehört. Eine Frau, die sich sexy findet und auch sexy gefunden werden will. Wie soll ich damit umgehen? Wie gucke ich sie an? Soll ich jetzt gucken oder nicht? Manchmal wird man ja regelrecht auch dazu aufgefordert. Der Male Gaze, also Englisch für der männliche Blick, bezeichnet laut der Filmwissenschaftlerin Laura Mulvey Eine Perspektive, in der Frauen als Objekte visueller Lust inszeniert werden. Kamera, Werbung und Bildsprache orientieren sich dabei häufig an einem heterosexuell männlichen Blick. Frauen erscheinen sexy, verfügbar und beobachtbar, weniger als handelnde Subjekte. Dieses Muster besteht laut Studien bis heute fort, etwa vom Gina Davis Institute on Gender in Media. Frauen werden in den Medien deutlich häufiger sexualisiert dargestellt als Männer. Dieser Blick des Begehrens hat sogar eine noch längere Geschichte. Sie führt uns in die 50er, wo sich eine neue, fast intime Beziehung zwischen Mann und Maschine entwickelt, wie mir Historiker Cotton Seiler erzählt. Men begin to become tinkerers, people who sort of modify their cars. Die Männer fingen dann an, rumzubasteln, ihre Autos umzubauen, um eine individualisierte Maschine zu schaffen, als eine Erweiterung ihrer selbst, aber auch als ein wunderschönes und begehrenswertes Kunstwerk bzw. Objekt. Das ist sozusagen eine Parallele zu geschlechtsspezifischer Erotik, die man in den 1940er und 1950er Jahren in der Autokultur sieht. Und von da an nennen Männer ihre Autos ganz selbstverständlich sie. Technik und Ästhetik verschmelzen zu etwas, das nicht mehr nur funktional war, sondern begehrenswert. Autos werden plötzlich nicht mehr nur gefahren, sie werden gepflegt und zum Statussymbol. Vielleicht ist es kein Zufall, dass die gleiche kulturelle Logik, die Autos zu Objekten des Begehrens machte, später auch die Darstellung von Frauen geprägt hat. Auf jeden Fall geht's aber ums Hinschauen. Oder wie Genderforscherin Lisa Krall mir sagt, um die Frage, wer schaut und wer wird angeschaut. Diese Haltung von Autos dürfen hier sein, Autos dürfen viel Platz einnehmen. Autos sind sozusagen das Selbstverständlichste auf Erden. Das ist so extrem geschlechtlich konnotiert. So prahlen und angeben, Status. Leute, das wird absolut mega. Das hier ist der Podcast für die richtigen Autoenthusiasten. Aus dem Podcast Automann TV, Nummer 4, Frauen und Autos. Du holst irgendwie ein schlaues Buch von Immanuel Kant raus und tust so, als ob du total... Aber jetzt sagen wir mal realistisch. Du hast jetzt deinen RS3, du hattest diese Situation mit dem geilen Downshift, die Awareness war da, du selber hast gedacht, alter Schwede, der Klang war ja mega. Das hat ja wie auf den Punkt gepasst. Du hast das Instrument perfekt quasi gespielt. Dann ganz elegant erstmal ranfahren, parken, keine Ahnung, einkaufen gehen, ins Café setzen, was auch immer. Ja. Und dann hast du ja vielleicht schon mal so den ein oder anderen Blick auf deiner Seite, wo die Frau so denkt, naja, eigentlich ist das ganz schön assi, was der Typ da gemacht hat, aber eine schicke Karre hat er ja. Ne? Und er sieht auch nicht kacke aus. Und er sieht ja auch gar nicht kacke aus. Und dann auf einmal ist vielleicht das Auto im nächsten Schritt auch gar nicht mehr so relevant. Ne? Vielleicht denkt sie dann so, also der Typ ist eigentlich ganz interessant, aber die erste Awareness hat er natürlich über die Kiste geschafft. Eine besondere Mutter. Junge, warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Dieter an, der hat sogar ein Auto. So, das hier wäre jetzt auch so ein typisches... Zurück bei Carwash Girl Lissy. Sie hat sich definitiv für Auffallen entschieden. Wir gucken uns noch ein paar Bilder in dem Autokalender an. Overknees. Eine Hotpen und ein knappes Oberteil und eine Basecap. Sie könnte zum Beispiel auch sexy Carwash machen mit dem weißen Oberteil. Das wird dann immer gern gesehen, wenn es nass ist. Für unser Gespräch hat sie Kisten mit Kleidung und Fahnen aus dem Keller geholt. Sie zeugen von ihren zahlreichen Aufträgen und Auftritten, auf die sie super stolz ist. Lissy wühlt in ihren Kisten und zeigt mir verschiedene Carwash-Outfits. Könntest du dir vorstellen, sowas mal anzuhaben? Ein Bikini habe ich auch mal an, im Urlaub oder im Schwimmbad. Ist natürlich sehr knapp auch, ne? Ist schon ganz schön. Das ist jetzt ein Rock, also ein roter Lackrock. Auch wieder mit schwarzen und weißen Kästchen geschmückt seitlich. Und der ist gerade so über dem Popo. Ja, krass. Kannst du ja gleich mal anziehen. Never ever, oh mein Gott. Niemals. Dann fühlst du dich mal wie ein Good Girl oder ein Sexy Carwash Girl. Du bist so cool. Das würde ich niemals machen. Würdest du dich das trauen anzuziehen hier? Nee. Nee. Ist schon knapp, ne? Ja, ich glaube, was du sagst, man muss sich echt sau wohlfühlen in seiner Haut. Ich gerate wirklich kurz ins Grübeln, ob ich vielleicht an meinem Körpergefühl arbeiten muss. Ich finde es wirklich bewundernswert, mit was für einer Selbstverständlichkeit Lissy mit ihrem Körper arbeitet. Früher war sie Friseurin. Und als sie eine Arbeitskollegin eines Tages fragt, ob sie sich vorstellen kann, als sexy Frau, wie sie es selber bezeichnet, zu arbeiten, sagt sie ja. Mein erster Job so als sexy Frau war tatsächlich in einer Diskothek. Und das ist natürlich auch leicht verdientes Geld, wenn du auf einem Event sowas machst, so wie Sexy Car Wash oder ja, dich auch generell auch für Autos interessierst, findest du das natürlich auch ganz interessant, wenn da auch die Rennautos da stehen und du die putzen darfst. Und dann hast du da einen Eimer mit dem Schwamm und dann, ja, legst du los. Dann hupen die da und dann lege ich Hand an. Genau. Und wenn die dann wollen, dass du für die ein sexy Carwash machst, fährst du mit deinem Rennwagen oder mit deinem aufgepimpten Wagen einfach davor und dann vor der Waschbox quasi. Und dann machen so 2-3 Mädels einfach dein Auto sauber und regeln sich und machen sich selber nass und spritzen die anderen nass. Und ja, in dem Sinne ist ja dann hoffentlich der Wagen danach sauber. Meistens sind wir dann alle voller Schaum und macht natürlich auch super viel Spaß, auf so ein Event mitzuwirken und sich rumzusauen. Und manche sitzen im Auto drin oder manche Fahrer sind dann draußen, gucken zu, wie das Auto von denen sauber gemacht wird auf der sexy Art. Und die natürlich dann auch sagen, wie sie es haben möchten. Zum Beispiel topless, das heißt ja oben ohne waschen oder so langsam halt ausziehen. Man muss dann natürlich auch, was noch zu erwähnen ist, ganz vorsichtig sein mit, wie berühre ich das Auto. Wenn du einen Ring anhast, setz den lieber ab. Das darf dann auch natürlich keine Macken machen am Auto, ne? Und man hat natürlich auch eine Versicherung. Dann okay. kann man das natürlich damit abwickeln, ne? It certainly happens in the 1950s, where in den 1950er Jahren war es durchaus so, dass das Industriedesign von Autos der Mode entsprach. Man findet also in der Damenmode dieselben Kurvenformen wie im Automobildesign, was wirklich interessant ist. Und ja, es gibt definitiv eine Art emotionale Bindung zum Auto, die an Erotik und an Besessenheit grenzen kann. And can border on obsession. Muss Lissy nicht auch ein bisschen Angst haben, wenn sie oben ohne und nass vor, in meiner Vorstellung, aufgegeilten Typen tanzt? Eigentlich habe ich eher lustige Sachen erlebt. Also schlimme Sachen nicht. Da sind ja auch meistens Securities oder so, ne? Wenn man auf so ein Event dann ist, dann hat man natürlich auch welche, die auf dich aufpassen. Man ist da nicht alleine, man ist da nie alleine. Nicht jeder darf dich anpacken, auch wenn du sexy Carwash machst, bist du ja nicht deren Eigentum. Du bist ja immer noch eine Privatperson, die da gerade eine Dienstleistung macht für ein Event, ne? Und wir Frauen, wir müssen natürlich, wenn wir das machen, entweder macht man es mit Leib und Seele oder man lässt es, ne? Dass die Haltung wichtig ist, mit der du deinen Job machst, da sind sich Tinker und Lissy einig. Bei Tinker geht es vor allem darum, von ihren männlichen Kollegen ernst genommen und gleichberechtigt behandelt zu werden. Bei Lissy ist es vor allem ihr eigenes Körpergefühl, das sie antreibt. Ich glaube, ich finde in erster Linie mich selber sexy. Ich mache es einfach, wie ich Bock drauf habe. Ich bewege mich nach der Musik einfach. Und wenn die Musik läuft und man das fühlt, dann schwenkt man halt den Schwamm und dann geht's rund, ne? Man muss offen sein, man muss zu sich und seinem Körper stehen. Man muss einfach eine verrückte Sau sein und einfach machen. Ich kenne auch eher mehrere Frauen, die sagen würden, nee, geh mir weg. Also das würde ich nicht machen, das würde ich mich nicht trauen. So, ne? Ja, ich finde sowieso, heutzutage ist das ja so ein Thema mit Frauen und Freizügigkeit, ne? Und manche Männer denken auch, die können sich alles erlauben. Aber da müssen wir Frauen halt auch dann ganz klar eine Grenze setzen, weil wenn wir Jobs machen wie Sexy Car Wash oder Grid Girl, machen wir ja gerade unseren Job, ne? Also ich bin gerade am Arbeiten, ne? That's another message that's being given to women over the course of the 20th century. Das ist eine weitere Botschaft, die Frauen im Laufe des 20. Jahrhunderts vermittelt wurde. Wenn du vom Weg abkommst, wenn du diese einzig wahre Frauenrolle, deine Häuslichkeit verlässt, dann verlierst du nicht nur deine Macht, sondern bringst dich auch selbst in Gefahr. Und so sind die Räume der Mobilität tendenziell jene Räume, vor denen Frauen gewissermaßen Angst haben sollen und oft auch müssen. Denn sie werden zu Räumen, in denen auch Männern vermittelt wird, dass eine Frau, die sich allein außerhalb des häuslichen Raums aufhält, als Ziel oder zumindest als Gelegenheit angesehen werden darf. Tinker erzählt nur ungern von solchen Momenten, weil ihr die schönen Seiten des LKW-Fahrens wichtiger sind. Aber je länger wir zusammen in ihrem Führerinnenhäuschen sitzen, erzählt sie mir doch davon. Denn auch sie kennt sie. Da war ich, glaube, 2 Jahre am Fahren oder so, also noch ein knappes Jahr. Da bin ich noch öfter auf dem Autohof gefahren zu der Zeit. Da bin ich dahin, da waren nicht viele Leute drin essen. Das hat mich schon gewundert, weil es eine ganz normale Zeit war. So abends um 7, 7:30. Und da war der Chef und noch 2 andere. Irgendwann haben die mich angesprochen und gesagt, und du, was machst du? Und dann habe ich gesagt, LKW fahren. Die, oh, cool, cool, ja. Total nettes Gespräch, war richtig cool. Und dann irgendwann ist das so gekippt in, ob ich nicht was nebenbei verdienen wollte. Bist du ein junges Mädel? Und dann habe ich auch gedacht, nee, nee. Und dann irgendwann war mir das komisch, da bin ich raus. Und dann sind die zum LKW gekommen und haben mich da noch belatschert und so weiter. Und da, oh, da habe ich auch gedacht, nee. Und da habe ich auch Gardinen zu, die Dinger da verriegelt. Und da habe ich immer rausgeguckt. Ich habe mich gar nicht mehr getraut, raus auf Toilette zu gehen. The idea of being a true man. Ein echter Mann zu sein bedeutete, in der Welt von Arbeit und Politik unterwegs zu sein und in vielerlei Hinsicht das Steuer in der Hand zu haben. So wird Steuern und Fahren für Männer zu einer sehr symbolischen Machtposition, auch in der Familie. Man sieht das auch in allen Fernsehwerbungen in den 40er Jahren und besonders in den 1950er Jahren. In jedem Auto sitzt eine Familie und es fährt immer der Mann. Und das ist symbolisch für den Mann als Oberhaupt der Familie, als den Inhaber dieser Art patriarchaler Macht. Es ist wirklich erstaunlich, wie viel sich in den letzten Jahrzehnten geändert hat. Und ja, in die richtige Richtung. Aber wie viel die Frauen dagegenhalten müssen? Allein immer zu überlegen, was habe ich an, wie trete ich auf, statt einfach ihre Arbeit machen zu können. Ich muss an einen Film denken, den ich neulich gesehen habe. Da ging es um den ersten Mensch, der die Welt mit dem Auto umrundet hat. Ende der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts war das schon. Und es hat mich echt umgehauen, wie anstrengend Autofahren damals noch war, mit dem Kurbeln und so. Und was mich noch viel mehr umgehauen hat, dass man diesen Menschen nicht kennt. Ach so, kleiner Funfact, dass man sie nicht kennt. Es war nämlich eine Frau. Wissen Sie, wer Cleonore Stinnes war? Wer? Cleonore Stinnes. Nee. Cleonore Stinnes? Stinnes. Stinnes. Nee, hab ich überhaupt keine Ahnung. In mir bin ich immer gleichberechtigt gewesen, nicht? Wenn man das gleichberechtigt nennen will. Nicht? Also ich sehe keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Wir schreiben das Jahr 1926. Das sogenannte schwache Geschlecht erobert sich einen Platz hinter dem Volant des Kraftwagens. Damengeschicklichkeitswettbewerbe für Automobile kommen in Mode. Damenautomobilclubs werden gegründet. In den Städten flanieren Frauen in Lederhandschuhen und Schutzbrillen. Sie kaufen sich eigene Wagen, reparieren sie selbst, fahren nachts allein durch die Stadt. Das Automobil ist keine Männersache. Es gehört allen, die das Steuer in die Hand nehmen wollen. Eine neue Zeit bricht an. Frauen arbeiten selbstverständlich als Chauffeurinnen, fahren Rennen und um die ganze Welt. Aber wie heißt sie? Die mit dem Auto die Weltumrunderin? Eins steht fest: Ihr Name wurde scheinbar bisher viel zu selten gesagt. Wissen Sie, wer Cleonore Stinnes war? Nö, keine Ahnung. Nee. Nein, habe ich noch nicht gehört. Wiederholen Sie bitte mal. Wer? Cleonore Stinnes? Stinnes. Stinnes. Nee, habe ich überhaupt keine Ahnung. Noch nie gehört. Zwei. Die Pionierinnen. Oder wie eine Frau im Auto um die Welt fuhr. Wenn wir jetzt in die Geschichte gucken, dann finden wir immer wieder Pionierinnen, die für die Entwicklung zum Beispiel in der Informatik für bestimmte Dinge stehen. Also es gab immer schon auch Frauen, die in diesen Bereichen total wichtige Entwicklungen, Entdeckungen, total wichtige Beiträge gemacht haben, aber die unsichtbar bleiben, weil wir in patriarchalen Gesellschaften leben und in patriarchalen Zeiten leben. The car was seen as such a luxury item. Das Auto war damals ein luxuriöses Gut. Niemand konnte wirklich ahnen, dass sich das ändern würde. Alle dachten, ach, das ist doch nur ein Spielzeug, ein Zeitvertreib für die Reichen. Die einzigen, die sich damals ein Auto leisten konnten, waren die Eliten. Und da es diesen Ruf hatte, wurde es gewissermaßen als etwas Weibliches angesehen. Dafür finde ich schon so einen historischen Blick immer wieder interessant, weil uns das deutlich macht, das muss nicht so sein. Das ist nicht zwangsläufig so, dass Frauen da nicht hingehören oder Frauen das nicht können oder so. Welche Angst haben die Männer, die Frauen gleichberechtigt neben sich stehen zu haben? Das ist die Stimme von Claire Nore Stinnes. Sie war eine von diesen gleichberechtigten Frauen von damals. Claire Nore wird 1901 in Mülheim an der Ruhr geboren. In eine Zeit, in der es die Rolle der Frau ist, Hausfrau und Mutter zu sein. In mir bin ich immer gleichberechtigt gewesen. Wenn man das gleichberechtigt nennen will. Also ich sehe keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Ich bin nicht Feministin, ich kenne viele, aber ich bin ja auch homosexuell, wenn es so ist. Aber ich habe viele Freunde gehabt, die homosexuell waren. Und bin aufgewachsen mit Brüdern, zwei Ältere, einen Jüngeren. Bei denen habe ich mir meine Ellenbogen und meine Position erobern müssen oder erzwingen müssen. Hast du irgendwie eine Idee, was sie vielleicht gemacht hat? Keine Ahnung. Okay, das googeln. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nee, tatsächlich. Nee. Vielleicht Schriftstellerin oder so. Wer war diese mutige Frau, die Anzüge trug und furchtlos und selbstbewusst daherkam? In ihrem Reisetagebuch, das sie über ihre Weltumrundung geschrieben hat und das 1929 unter dem Titel Im Auto durch zwei Welten im Ullstein Verlag erschienen ist, kommen wir ihr näher. Soweit ich in meine Kindheitstage zurückblicken kann, war ich nie frei von dem Wunsch nach Abenteuern. In mir lag das Drängen nach dem großen Unbekannten, dem man in den unendlichen Steppen, in den schneeverwehten Urwäldern und in der hehren Einsamkeit der Berge näher zu sein glaubt. Trotz aller Mühe, die meine Mutter anwandte, um in mir die Liebe zu fraulichen Arbeiten zu wecken, überwog doch immer der Wunsch nach anderen Dingen. So wuchs ich in Freiheit und bei Jungenspielen auf, die Schule nur als einen drückenden Zwang empfindend. Oft musste ich hören, dass ich mich gar nicht wie ein Mädchen zu benehmen wüsste. Doch diese Vorwürfe kümmerten mich herzlich wenig. When women do begin to drive in the early 20th century. Als Frauen dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts anfingen, Auto zu fahren, galten für das Auto genau dieselben Eigenschaften. Es macht Spaß, es ist abenteuerlich, es ist eine Maschine der Freiheit. Und das geschieht, während sich gleichzeitig eine neue Idee von Weiblichkeit herausbildet. Die idealen Körperformen von Frauen beginnen sich zu verändern. Frauen sind plötzlich sehr schlank, sportlich, Tänzerinnen, solche Dinge. Und das Auto wurde als etwas angesehen, das sehr gut zu diesem neuen Ideal passte. Im Grunde würde ich sagen, Bis etwa 1917, 1918 war das Auto dieses lustige Spielzeug. Und jetzt kommt auch eine Abenteuerlichkeit ins Spiel. Neben Klerenore gab es um die Jahrhundertwende noch viele weitere Frauen, die Pionierinnen auf dem Gebiet des Automobils waren. Bertha Benz fuhr 1888 ohne Erlaubnis ihres Mannes die erste Überlandfahrt der Geschichte und bewies damit nicht nur, dass das Automobil funktioniert, sondern auch, dass Frauen es beherrschen. In den 1920er Jahren entdeckten neben Klerenore immer mehr Frauen das Auto als Freiheitssymbol. Erika Mann reiste quer durch Europa. Marlene Dietrich und Françoise Sagan fuhren mit Leidenschaft. Und Queen Elizabeth II. Lernte im Zweiten Weltkrieg als Mechanikerin, wie man Militärfahrzeuge wartet und fährt. There's a woman, an early movie star named Anita King. Es gab eine Schauspielerin namens Anita King, die 1915 einfach losfuhr und ihre Reise dokumentierte. Ursprünglich als Werbegag für das Filmstudio. Aber eigentlich zeigte es Abenteuer und das Entfliehen aus dem Alltag. Das ist also ein wirklich interessanter Moment. Und man findet ihn in Dingen wie Autozeitschriften und Autowerbung. Wobei die Idee hier ist, dass das Auto dich befreien und dir eine neue Aufregung und neue Energie und alle möglichen tollen Dinge geben wird. Dieser Zeitgeist packt auch Klerenore. Ihre aufregende Reise hat in den 80ern der Hamburger Journalist und Filmemacher Michael Kubal in einem Dokumentarfilm verarbeitet. Fräulein Stinnes mit dem Auto durch die Welt zeigt Originalaufnahmen von damals. Und von Klerenore. Gemeinsam mit Gabriele Röthemeier hat er sie wenige Jahre vor ihrem Tod für ein Interview getroffen. Aus diesem Film und den Aufnahmen hören wir die Stimme von Klerenore. Ich habe schon im Jahre 1919 meinen Führerschein gemacht. Denn ich meine, wenn ein junger Mann seinen Führerschein macht mit 18 Jahren, warum soll ich ihn dann nicht auch machen? Klerenore Stinnes ist die Tochter von Hugo Stinnes. Industrieller, Politiker, zu der Zeit einer der mächtigsten Männer Deutschlands. Ein Name, der Türen öffnet und Erwartungen setzt. Klerenore interessiert das alles nicht. Sie macht ihr eigenes Ding. Noch viel mehr, als ihr Vater stirbt. Da ist sie 23 und zieht aus dem Ruhrgebiet nach Berlin, um sich selbstständig zu machen. Im gleichen Jahre 1924 im Herbst trat der Direktor der Dinus Autowerke, die meinem Vater gehört hat, an mich heran und bat mich, ob ich wohl für die Dinos-Werke mit meinem Wagen an einem Rennen teilnehmen würde. Es wäre gleichgültig, wo ich platziert würde. Nur die Tatsache, dass eine Frau am Steuer in der Konkurrenz mit den Männern an einem Autorennen sich beteiligte, wäre Reklame für die Dinos-Autos in sich. Ich erklärte mich bereit unter der Bedingung, dass ich nicht unter meinem eigenen Namen starten würde. Ich wurde Dritter in meiner Klasse und damit war mein Schicksal als Rennfahrer und Rallyefahrer besiegelt. Sehr bald kam natürlich heraus, dass es die Tochter von Hugo Stinnes war. Aber ich brauchte den Schatten meines Vaters, des Giganten, nicht länger zu scheuen, denn ich fuhr jetzt unter Eigenleistung im freien Kampf mit der Männerwelt als eine Frau unter Männern. Klerenores Plan geht auf. Als sie 1927 zur Weltumrundung aufbricht, tut sie das auf eigene Rechnung und in eigenem Namen. Ja, aber Moment mal. Das bedeutet ja, da war die Utopie ja tatsächlich greifbar. Frauen am Steuer, Frauen unterwegs, Frauen, die sich Raum nehmen. Und genau, diesen Geschichten einmal Raum geben, das wäre doch ein erster Schritt. Also bitte. Hier ist die Geschichte, wie Claire Nore Stinnes von 1927 bis 1929 als erster Mensch mit einem Auto um die Welt fuhr. Die allrussische Prüfungsfahrt, welche die kommunistische Regierung im Jahre 1925 ausschrieb, erweckte in mir den ersten Gedanken an eine Reise um die Welt im Auto. Es galt, die Strecke Leningrad-Moskau-Tiflis-Moskau zurückzulegen. Ich fuhr als einzige Frau am Steuer mit. Diese Fahrt brachte uns Fahrern eine Kenntnis des Landes, seiner Bevölkerung und der Lebensbedingungen, wie wir sie nie hätten gewinnen können, wenn wir die gleiche Strecke mit der Eisenbahn gefahren wären. Seit dieser Zeit arbeitete ich in meinen freien Stunden an der Ausführung einer Fahrt um die Welt im Auto. Der Umfang des Globus sind 48.000 Kilometer. Die 48.000 Kilometer in irgendeiner Form zusammenzufahren, um den Globus herum, das war das Ziel. Dann habe ich langsam, aber sukzessive angefangen, die Weltreise zu organisieren. A, musste ich alle Visum, alle Pässe haben. B, mussten die Regierungen mir ihre Unterstützung zusagen, einschließlich der Deutschen. Und C, musste ich auch das Geld dafür zusammenkriegen. Und das bekam ich von der deutschen Industrie. Es gibt zu dieser Zeit aber auch noch eine andere Gruppe von Frauen. Frauen, die in vielerlei Hinsicht die Wegbereiterinnen der Frauenbewegung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren. Sie wollen Gleichberechtigung mit den Männern. Nicht nur politische Gleichberechtigung, sondern auch soziale und wirtschaftliche Gleichberechtigung. Dadurch, dass ich also mir einen Namen gemacht hatte, als Sportler lernte ich in Berlin die ganzen Diplomaten kennen. Wenn ich nicht Rennen fuhr, war ich also abends eingeladen und war befreundet. Da sei ich richtig befreundet. Mit dem russischen Botschafter und den ganzen Herren auf der russischen Botschaft. Und dann haben mir alle geholfen. Sie helfen Claire Nore, die waghalsige Idee Wirklichkeit werden zu lassen. Dafür braucht sie Geld. Für Material, Benzin, Ersatzteile, Helfer und ein anständiges Auto. Neben zwei Mechanikern begleitet sie der schwedische Kameramann Carl Axel Söderström, um die Weltumrundung professionell zu dokumentieren und die Reise als Film- und Fotobeweis für die Nachwelt und ihre Sponsoren zu sichern. Die Inneneinrichtung der Wagen geschah nach meinen Angaben. Der Standardwagen blieb in allen Teilen unverändert, mit Ausnahme der Sitze, die nach dem System der Eisenbahncoupés zum Ausziehen eingerichtet wurden, sodass wir je nach Belieben die Hälfte des Wagens oder den ganzen Innenraum zur Schlafstadt einrichten konnten. Die Karosserie war die einer Innensteuerlimousine, die uns durch ihre Abgeschlossenheit sowohl gegen Hitze als auch gegen Kälte und Regen schützte. Von den Mauserwerken erhielt ich 3 Pistolen und Munition, sodass wir uns auch wohl bewaffnet fühlen konnten. Durch die Vermittlung der Adlerwerke engagierte ich 2 Mechaniker, Viktor Heidlinger und Hans Gruno. 2 Tage vor Abreise traf ich zum ersten Mal mit meinem Reisegefährten Axel Söderström aus Schweden zusammen, der die Reise filmisch auswerten sollte. Schön sahen die beiden Wagen aus, als sie fertig beladen am Vorabend im Hof ihrer Geburtsstätte standen. Der fast noch feuchte Lack lachte uns an. Aber wie würden die Wagen bei ihrer Heimkehr aussehen? They very much see the car as the instrument that symbolizes how they want to live. Für diese gleichberechtigten Frauen symbolisiert das Auto ganz klar, wie sie leben wollen. So ist es also mit dieser Vorstellung von einer neuen Weiblichkeit verbunden. Das Auto ist also Teil dieses frühen Feminismus, bei dem Frauen sich quasi das Auto schnappen und sagen, wir wollen frei sein. 48.000 Kilometer, 3 Kontinente, 3-mal übersetzen mit dem Schiff. Von Deutschland durch den Balkan nach Kleinasien, via Persien nach Sowjetrussland, Sibirien über die Mongolei, China, nach nach Japan, über den stillen Ozean nach Südamerika. Lima, La Paz, Buenos Aires, Santiago. Zurück nach Nordamerika. Los Angeles, Vancouver, El Paso, Chicago, New York. Und nach Europa. Am 25. Mai 1927 um Punkt 12 Uhr läuteten alle Kirchenglocken in Frankfurt zum Abschied. Cleonore Stinnes bricht auf in ihrem dunkelgrünen Adler. Mit dabei die beiden Mechaniker in einem Begleit-LKW voller Ersatzteile, der Kameramann Karl-Axel Söderström und Cleonores geliebter Hund Lord. Frankfurt verschwand bald im Staub hinter uns. Die malerischen Türme der alten Bischofsstadt Würzburg zogen an uns vorbei wie ein flüchtiges Bild im Film. Wir fuhren bis in die 10. Abendstunde und machten erst in Bamberg Halt. Zum letzten Mal gab es zum Abendessen bayerisches Schweinskotelett und ebenso echtes Bier. Die Nachtruhe war kurz, denn ich hatte den Start auf 4:30 Uhr früh festgesetzt. In mir herrschte stete Unruhe wegen Sibiriens Winter. Nur ein äußerst forciertes Fahren konnte uns vor dieser Gefahr retten. Bis Moskau wurde ich daher für meine Begleiter eine ständige Mahnerin, die hetzend hinter ihnen stand. Unzählbar waren die vielen mürrischen Blicke, die mir dies von Gruno und Heidlinger eintrug, die trotz allem guten Zuredens die Notwendigkeit dieser Übereilung nicht einsehen wollten. Nur Söderström und Lord bewahrten ihren Humor. Diese Übereilung ist durchaus angebracht und sitzt der Reisegesellschaft von Anfang an im Nacken. Denn falls sie Sibirien nicht vor Wintereinbruch erreichen sollten, wäre die Gefahr, im Schnee stecken zu bleiben und zu erfrieren, sehr hoch. In den deutschen Zeitungen spielt Cleonores Reise gerade am Anfang immer wieder eine Rolle. Voller Faszination und Skepsis zugleich wird ihre Route verfolgt. In manchen Städten werden sie deshalb freudig empfangen. In Belgrad erwartete man unser Kommen und die Wagen wurden mit Girlanden und Blumen zur Weiterfahrt geschmückt. Je südlicher uns der Weg führte, umso schlechter wurden die Straßenverhältnisse. Lose Schotterung war noch das Günstigste, was wir antrafen, während die Feld- und Bauernwege an vielen Stellen unserer Handarbeit bedurften, um sie gangbar zu machen. Auf dem Weg nach Adrianopel lag die erste unsichere Strecke. Wir machten daher beim Aufbruch unsere Revolver klar und setzten den Weg fort, die Wagen in Sichtweite haltend. Heiß brannte die Sonne auf uns herab. Flimmernd schlug sich die Luft in Wellen. Kleine, schmutzige Wasserlöcher, die spärlich auftauchten, waren angefüllt mit Wasserbüffeln, die in diesen Schlammbädern Schutz vor der schattenlosen Natur suchten. Mit den letzten Sonnenstrahlen fuhren wir in Adrianopel ein. Das Telegramm, das uns anmelden sollte, war nicht eingetroffen, so mussten wir, sprach- und ortsunkundig, ein Nachtquartier suchen. Hotel? Madame Marie. Madame Marie war eine Österreicherin, die seit ihrer Jugend hier lebte. Sie stand mit freundlichen Augen in einem runden, mütterlichen Gesicht in der Tür. Das Haus war überfüllt, doch unsere enttäuschten Gesichter mochten ihr leid tun. Sie schlug uns vor, im Esszimmer zu übernachten. Drei alte Feldbetten wären noch im Keller und ich könnte bei ihr im Bett schlafen. Letztere freundliche Einladung nahm ich nicht an, sondern bereitete mir lieber meine Lagerstatt auf dem Speisetisch. Wir wollen genauso abenteuerlustig sein wie Männer. Wir wollen alles machen, was Männer machen können. Und das wurde von der Automobilindustrie am Anfang in vielerlei Hinsicht toleriert und sogar gefördert, weil sie Autos auf jede erdenkliche Weise einfach nur verkaufen wollten. Und deshalb hatten sie auch ein großes Interesse an Frauen, weil sie mehr als die Hälfte der Bevölkerung ausmachen und gern konsumieren. Dafür musste das Auto ungefährlicher werden. Vor allem das Starten eines Autos war mühsam und gefährlich. Man musste den Motor mit einer Kurbel anwerfen und dabei konnte die Kurbel bei Fehlzündungen zurückschlagen. Mit der Erfindung des elektrischen Anlassers wurde das Starten vom Fahrersitz aus viel einfacher und sicherer und damit auch für viele Frauen praktikabler. You could have a gasoline engine. Für den Motor brauchte man zwar noch Benzin, aber man hatte jetzt einen elektrischen Anlasser, bei dem man einfach nur noch den Schlüssel umdrehen musste. Das war eine große Entwicklung. Dann kamen bessere Reifen dazu und Bremsen, die besser funktionierten. All diese technologischen Innovationen, die das Fahren einfacher machten, waren auch Mittel, um mehr Frauen für die Automobilität zu gewinnen. Es war so, oh, jetzt ist es einfach. Autofahren ist nicht nur etwas für die abenteuerlustigen Frauen da draußen, es ist was für jede Frau. Oh, it's easy now. It's not just for the adventurous women out there, it's for every woman. Claire Nore ist aber noch mit Kurbel unterwegs und erlebt Abenteuer, die für andere Frauen unvorstellbar waren. Von Adrianopel geht es weiter Richtung Bagdad. Über Nacht setzte ein heftiger Regen ein. Der große Wagen war in dem losen, aufgeweichten Boden eingesunken und wir mussten ihn erst hochwinden und Bretter unterbauen. Die Sonne, die sich gegen Mittag durch die Wolken schob, erfüllte uns mit neuer Hoffnung. Vollmond unterstützte unsere Scheinwerfer auf den von Löchern und Wagenspuren durchfurchten Feldwegen. Wir waren so vertieft in unser Fortkommen, dass uns die nächtliche Schönheit unvorbereitet traf. Vor uns lag das Marmara-Meer. Der Mond spielte mit kleinen silbernen Wellen auf der dunstigen Fläche. Von Augenblick zu Augenblick gewann die Gegend ein wilderes, unberührteres Aussehen und gleichzeitig verschwand der bis hierhin noch vorhandene Weg. Ein Pfad war alles, was blieb. Stehen bleiben durften wir nicht mehr, da der Unterbau dieses Naturweges sehr unzuverlässig erschien. Den kleinen Adler, um die Kurven herumzuschmeißen und über die abschüssigen Stellen hinwegzujagen, war nicht so schwierig wie das gleiche Unterfangen mit dem nachfolgenden Lastwagen. Unser Großer bereitete uns Kopf- und Herzzerbrechen. Der Weg war abschüssig, vom Regen ausgewaschen und stellenweise in 60 bis 80 Meter Höhe über dem Flusstal, dessen Tiefe so zum tödlichen Abgrund wurde. 5 bis 10 Zentimeter waren der normale Spielraum, der uns zur Verfügung blieb. Um zu verhüten, dass der Wagen an den ausgewaschenen Stellen umkippte, hängten wir uns an seine Innenseite, um ihn mit unserem Körpergewicht zurückzuhalten. 2 Tage mussten wir unseren Weg durchkämpfen. Über 320 Kilometer, die wir in je 16-stündiger fortgesetzter Arbeit bewältigten. Die Strecke birgt von Anfang an viele Gefahren. Und Claire Nore und ihre Reisebegleiter kommen oft in lebensgefährliche Situationen. Doch es gibt noch eine ganz andere Problematik. Sie können sich nur mit sehr wenigen Menschen, auf die sie bei der Reise treffen, verständigen. Einmal versuchen sie mit Händen und Füßen mit den Einheimischen zu kommunizieren, um an ihre nächste Mahlzeit zu kommen. Und begegnen dabei einer ihnen bis dahin unbekannten Krankheit. In einem Kurdendorf baten wir mit Gebärden um Huhn und Ei. Wir demonstrierten mit Erfolg das Krähen eines Hahnes, das Abdrehen des Kopfes, wie man die Federn rupft, ihn in den Topf legt. Wir demonstrierten auch, wie das Huhn ein Ei legt und dazu gackert. Nachdem wir alles Gewünschte erhalten hatten, zeigte man uns einen kranken Knaben, der sich fiebernd auf einem Lager getrockneter Felle wand. Malaria. Chinin. Jetzt verstanden auch wir. Am Abend brachten Söderström und ich das Chinin. Man wartete auf uns. Wir bekamen die Ehrenplätze auf Kissen und Decken. Frische Schafmilch und Zigaretten wurden angeboten. Alles menschliche Leben dieser kleinen Siedlung hockte im Halbkreis um uns herum, einschließlich der kleinen Kinder. Eine Ölfunzel warf ihr flackerndes Licht auf uns. Die Nacht verbrachten wir im Wagen. Und unser Erstaunen war groß, als wir am nächsten Morgen beim Aufziehen der Vorhänge blau und strahlend das mittelländische Meer vor uns liegen sahen. Die kleinen silbernen Schaumkronen waren eine freudige Bestätigung dafür, dass wir den ersten Abschnitt unserer Weltfahrt absolviert hatten. Von Deutschland bis zum mittelländischen Meer. Neben den eindrücklichen Beschreibungen ihrer Erlebnisse in der Natur schreibt Claire Nore in ihrem Reisetagebuch auch von durchaus gefährlichen Situationen mit Männern. Die nächste Nacht, noch auf irakischem Boden, wurden wir bei Anbruch der Dunkelheit in einer kleinen Ortschaft von der Polizei angehalten, da es wegen der herrschenden Unsicherheit verboten war, sich außerhalb des militärischen Schutzes aufzuhalten. Ich bat den Soldaten, mich zu dem Polizeioffizier zu führen. Anscheinend hatte er vorher getrunken und ich befand mich plötzlich in einer sehr peinlichen Situation, weit außer Rufweite meiner Kameraden. Aus dem Selbsterhaltungstrieb heraus folgte ich meinem instinktiven Empfinden und ehe es noch zu einem Konflikt gekommen war, fing ich an, auf Deutsch wie ein Rohrspatz zu schimpfen. Natürlich wusste ich, dass er kein Wort davon verstehen würde, aber Kraftausdrücke sind im Tonfall international. Mein Erguss wirkte ernüchternd. Ich verhehle nicht die Erleichterung, die ich empfand, als ich wieder unter den Meinigen war. Man stellte uns auf dem Dach des Polizeigebäudes Nachtlager zur Verfügung. At the very beginning, when consumer automobiles begin to appear on the market, als die ersten Pkw auf den Markt kamen, hatten sie als Produkt eher einen femininen Charakter. Und das lag daran, dass sich diese Autos damals nur sehr wohlhabende Leute leisten konnten. Reichtum wird ja an sich oft als etwas Feminines angesehen und hat nichts mit rauer Männlichkeit zu tun. Reichtum ist eher anrüchig und oberflächlich, immer der neuesten Mode zu folgen, trendy zu sein. Klerenore hat inzwischen Moskau erreicht. Und nach erst etwa einem Viertel der Strecke werden die Probleme immer größer. Die Reise zehrt an Menschen und Material. Und dann kommt noch der Zeitdruck dazu. Denn einer der gefährlichsten Abschnitte liegt jetzt noch vor ihnen, den sie dringend vor Wintereinbruch erreichen müssen. Sibirien. 3 Wochen blieben wir in Moskau. Gruno erkrankte schwer und musste sofort operiert werden. An seine Weiterfahrt war nicht mehr zu denken. Söderström flog nach Deutschland, um einen Ersatzmann zu beschaffen. 6 Tage später traf die neue Kraft ein. Aber trotz aller guten Auskünfte erwies er sich als eine völlige Niete. Auch mit Heidlinger sah es trübe aus. Seine eigene Unsicherheit erweckte in ihm Angst vor der bevorstehenden Weiterfahrt. Nach allen diesen Zwischenfällen war die Harmonie zwischen uns zerstört. Unser Weg ging in gerader Linie nach Osten. Die letzten Worte, die uns im Gedächtnis haften blieben, waren die Warnungen der Kenner Sibiriens, die das Durchkommen bei der fortgeschrittenen Jahreszeit nicht mehr für möglich hielten. Ich gebe zu, dass ich schon damals ihre Warnungen für berechtigt hielt. Aber lieber wollte ich gezwungen sein, das Winterquartier in Sibirien aufzuschlagen, als umzudrehen und die Fahrt aufzugeben. Am Abend klatschte der Regen gegen die Scheiben. Der Regen, der von da ab Tag für Tag unsere Fahrt begleitete, bis er sich schließlich am Ural in Schnee verwandelte. Ich entsinne mich nicht, dass wir es in dieser Zeit einmal 24 Stunden lang trocken hatten. Das Schlafen im Freien wurde unangenehm. Die Kälte prickelte durch die Adern und voll Sehnsucht dachten wir an die Hitze in der Wüste. Wir verfielen auf die Heuböden der staatlichen Pferdeställe. Die Wärme der schlafenden Pferde stieg durch die Luken zu uns hinauf, vermischt mit dem Geruch ihrer Ausdünstung. Wir unterbrachen die Fahrt für einige Tage, als sich eine Achswelle abgedreht hatte und wir auf Ersatz mit dem Flugzeug aus Deutschland warten mussten. Wir schoben die Wagen in einen Schuppen und erhielten im Gemeindezimmer der Ortschaft Unterkunft. Eine alte, ausgediente Treppenleiter und ein Schemel wurden Anrichte und Herd meiner Küche. Eine Hälfte unseres Raumes wurde mit sauber aufgeschüttetem Stroh zur Schlafstube. Der Rest war Salon und Bibliothek mit Grammophonen und Jagdgewehren. So hausten wir fast eine Woche. Schließlich waren wir so eingelebt, dass während ich über dem Petroleumkocher unsere Wäsche kochte und wusch, die Männer mit übereinander geschlagenen Beinen auf dem Stroh saßen und ihre Strümpfe stopften. Eine Extremsituation folgt auf Klerenores Weltreise auf die nächste. Das schweißt sie vor allem mit ihrem Begleiter und Fotografen Axel Söderström zusammen. Sie hatte ihn übrigens ausgesucht, weil er erstens verheiratet und zweitens als Schwede vielleicht auch kühler in der Natur sei. Er schreibt während der Reise über Klerenore in sein Tagebuch, sie muss aus Stahl sein, so wie sie alles aushält, ohne zu klagen. An einem Sonnabendabend lag Svijajsk, die letzte kleine Stadt vor Kasan, im Regen. Eine halbe Stunde suchten wir einen Menschen, der noch nüchtern genug war, um uns Auskunft erteilen zu können. Kein Tag verging, an dem wir nicht Wagen nach Hause fahren sahen, auf denen die Frau mit vergrämten Augen das Pferd lenkte, während neben ihr besinnungslos betrunken der Mann lag. Halbwüchsige und Kinder, alle schon Opfer des Alkohols. Wir fuhren über eine Brücke mit anschließendem Deich. Der Unterbau konnte jedoch das Gewicht des großen Wagens nicht tragen und gab nach. Nur der Zufall, dass der Wagen mit den Trittbrettern zum Aufliegen kam, verhinderte seinen Absturz in den Fluss. Wir begannen sogleich mit den Aufbauarbeiten. Ein betrunkener Bauer drängte sich immerfort an den kleinen Wagen heran. Und obgleich ich mir alle Mühe gab, ihn davon abzuhalten, wurde er nur noch zudringlicher. Es blieb mir nichts anderes übrig, als ihm einen Faustschlag gegen das Kinn zu versetzen. Er verlor das Gleichgewicht, fiel hin, raffte sich wieder auf und ging zum Angriff über. Söderström kam auf mein Rufen zu Hilfe. Der Schlag, den er von Söderström erhielt, setzte den Bauern außer Gefecht. Nun aber ergriff die Menge gegen uns Partei. Einer zog plötzlich ein langes Brotmesser hervor, damit nach Söderströms Magen stoßend. Die Spitze des Messers hatte schon dessen Jacke gestreift, als Söderström blitzschnell seine Pistole zog und unmittelbar vor den Füßen des Bauern in die Erde schoss. Dies wirkte abkühlend wie kaltes Wasser. Alles zog sich zurück. Nach einer Viertelstunde kamen die Bauern völlig ernüchtert zurück, entschuldigten sich und legten nun Hand an, um uns zu helfen. Beim Heranbrechen der Dunkelheit tauchten in den Krüppelwäldern Sibiriens die lichtscheuen Wölfe auf. Sekundenlang leuchteten ihre Augen im Licht der Scheinwerfer und wie ein Schatten huschten sie an uns vorbei. Abends aber erzählten uns die Bauern von ihnen. Im Winter kamen sie in Rudeln von 30 bis 40 Stück und erklärten, von quälendem Hunger getrieben, den Menschen den Krieg. Sie überfielen Schlitten, die einsam auf dem Heimweg waren. Alles, dessen sie habhaft werden konnten, fiel ihren blut- und fleischsuchenden Zähnen zum Opfer. Söderström und ich versprachen uns, sollten wir jemals von Wölfen umstellt werden, dann würden wir uns bis zur Erschöpfung unserer Munition wehren. Aber immer zwei Kugeln für den Notfall für uns selbst sparen. Die Gründe, die bei Claire Nouris Begleitern dafür sorgen, dass die Nerven blank liegen, häufen sich. Bei Swijaschk müssen Claire Nouris Adler und die Versorgungs-LKW einen Fluss überqueren. Dafür konstruieren und bauen sie eine Brücke aus Balken. Da hat auch der letzte verbleibende Mechaniker Viktor Heidlinger die Nase voll. Als Heidlinger mich an einem schwierigen Flussübergang mit den Worten begrüßte: »Wenn Sie glauben, dass ich diese Schinderei noch länger mitmache, irren Sie sich. Ich riskiere nicht weiter meinen Kopf dabei«, versuchte ich, ihm zuzureden. Es half nichts. Er wurde ausfallend. »Sie können ohne mich ja doch nichts machen und ich fahre den Wagen nur noch zurück, aber nicht einen Meter vorwärts mehr.« Diesem offensichtlichen Streik gegenüber erfasste mich die Wut und ich sagte: »Gehen Sie weg. Die Wagen können auch ohne Sie hinüberkommen.« Heidlinger gibt auf. Die selbstgebaute Brücke aus Balken, die sogenannte Fähre, markiert das Ende seiner Kraft und seines Mutes. Übrig bleiben jetzt nur noch Claire Nore und Söderström. Wir arbeiteten den ganzen Nachmittag, um die Fähre zu verstärken und am jenseitigen Ufer eine Überfahrt zu ermöglichen. Ich probierte die Fahrt zuerst mit meinem Wagen. Als ich startete, trat Söderström an den Wagen heran und fragte, ob er nicht wenigstens das Gepäck herausnehmen solle. Ich war aber so verbittert, dass ich nur antwortete: Ginge die Karre mit mir unter, dann wäre das Los der Weltreise wenigstens entschieden. So fuhr ich auf die Fähre hinauf. Die Balken wurden losgeschlagen. Wir glitten über den Strom und am gegenüberliegenden Ufer kam ich glücklich an Land. Dann stellte sich Söderström dazwischen. Für was ich ihn denn eigentlich hielte, dass er als Mann müßig dastehen und zusehen sollte, wie eine Frau ihr Leben aufs Spiel setzte. Von dem großen Wagen sollte ich nur wegbleiben. Wenn ich einverstanden wäre, springe er überhaupt als Fahrtgehilfe ein. So entstand mir ein Freund in der Not. Und an diesem Tage legten wir den Grundstein zu einer Freundschaft, die uns die Kraft gab, alle Gefahren gemeinsam überwindend, das Ziel zu erreichen. Von diesem Tage an wurde die Fahrt eine deutsch-schwedische. Trotz Cleonores unverwüstlichem Mut und unerschöpflicher Ausdauer nagt die Reise jetzt immer wieder auch an ihr. In folgendem O-Ton wirkt sie niedergeschlagener als sonst. Hier muss auch sie der Realität ins Auge blicken. In Sibirien liegt bereits Schnee. Trotz aller Eile, die wir aufgewandt hatten, die Fahrt in kürzester Zeit von Deutschland nach Sibirien zu bewältigen, war es uns nicht gelungen, dem Winter zu entgehen. In Irkutsk am Baikalsee saßen wir fest, eingeschlossen von Schneemassen, die sich in den Wäldern auftürmten, abgeschnitten durch das Eis, das auf den großen Strömen trieb. Die größte Gefahr ist eingetreten. Sie bleiben im sibirischen Winter im Schnee hängen. Dann war der Wunsch eigentlich aller meiner Freunde in Berlin, auch selbst der Industrie, dass wir in Sibirien aufgeben sollten. Aber das gab's nicht bei mir. Sie harren aus. Der einzige Ausweg? Über das Eis des zugefrorenen Baikalsees fahren. Doch dafür muss das Eis dick genug sein. Wann würde es die Autos tragen können? Eine riskante Entscheidung liegt vor Cleonore und Söderström. Im Rückblick wird diese Situation zu einer der entscheidendsten der Weltumrundung gehören. 3 Monate mussten wir warten, bis der Baikalsee so gefroren war, dass wir drüber wegkommen konnten. Hier haben wir oft gestanden und den Treiben des Eises im Fluss zugeschaut, in Hoffnung auf den Tag, dass es endlich zum Stehen kommen würde. Tage des Wartens bei minus 30 Grad. Nach 10 langen und kalten Wochen in Irkutsk wagen sie es. Wir fuhren mit dem Auto von unserem Bauernhof kaum auf das Eis, als ein lautes Donnern von Süden heranrollte und hell singend an uns vorbeizog. Eine klaffende Spalte öffnete sich 100 Meter vor dem Dorf in einer Länge von mehreren Kilometern. Unter dem letzten Schlitten einer Karawane brach das Eis und er stürzte in die Spalte, das sich bäumende Pferd mitreißend. Der Junge, welcher den Transport führte, hatte gerade noch Zeit, den Strick durchzuschneiden. Dann war wieder alles ruhig. Auf 3 Meter Breite blinkte das tückische Wasser zwischen den klaffenden Spalten in der Sonne. Wir mussten uns einen neuen Weg am Ufer entlang suchen. Die größten Schwierigkeiten waren die Torsofelder der zusammengepressten Eismassen, die uns zwangen, mit Pickel und Beil erst einen Weg zu schlagen. Immerwährend krachte der See, die Luft wie mit fernem Geschützfeuer erfüllend. Ich geriet auf der Fahrt in eine Eisspalte, die einen halben Meter breit war, doch der Schwung, den der Wagen hatte und sofortiges Vollgas, ließen ihn mit schweren Stößen hinüberspringen. Rechts und links klatschte das Wasser auf das Eis, doch das Schicksal hatte es wieder gut mit uns gemeint. Aus Cleonore und Söderström wird ein unschlagbares Team. Die Lebensgefahr, in die sie immer wieder kommen, schweißt sie zusammen. Nach Sibirien und China ist die Hälfte der Reise erreicht. Nun besteigen sie zum ersten Mal ein Schiff, um erst nach Japan, dann anschließend nach Los Angeles überzusetzen. Nach der Eiseskälte Sibiriens, Stürmen auf See, Wölfen und Räubern, wartet der amerikanische Kontinent mit neuen Extremen. Hitze, Gebirge, Wüste, Durst. Hier können Cleonore und Söderström ab und zu lokale Helfer anwerben, die sie zeitweise begleiten. Doch diese nächsten und letzten Etappen, vor allem durch Südamerika und die Anden, werden zur Herausforderung. Es mutet wie die dramatische Regie einer höheren Gewalt an, dass die gefahrvollsten Höhepunkte unserer Erlebnisse erst im Schlussakt unserer Weltfahrt auftraten. Die Verzweiflung starrte uns Wochen und Monate lang aus den Steinwüsten der Kordilleren entgegen, dem quälenden Sand und den wilden Schluchten, die uns oft vor schier unlösbare Aufgaben stellten. Bei der Überwindung der peruanischen Kordilleren vollführte Söderström einmal eine wahre Todesfahrt über einen steilen Abhang. Die schwerste Probe aber war der Abstieg zum Meer. Wir entschieden durch Knobeln, wer von uns den Wagen steuern sollte. Das Los entschied für Söderström. während es mir zufiel, diese Fahrt auf Leben und Tod im Film festzuhalten. Als wir uns trennten, nahmen wir Abschied voneinander. Nur das Schicksal kannte den Ausgang. Söderström setzte sich an das Steuer, ich drehte die Kurbel. Langsam kippte der Wagen mit seiner Nase über den Abhang und sauste dann mit blockierten Rädern wie ein Schlitten im Sande hinunter. Am Fuße des Abhangs war niedriges Dünengelände. Hinein sauste Söderström in voller Fahrt. Der erste Hügel wirkte wie ein Sprungbrett. Der Wagen flog mindestens 6 Meter durch die Luft, bevor er wieder Boden fassen konnte. Galvez, der neben mir stand, rief ein ums andere Mal, jetzt ist er kaputt, jetzt ist er kaputt. Ob er damit Söderström oder den Wagen meinte, weiß ich nicht. So schnell uns unsere Füße trugen, liefen und rutschten wir den Abhang hinunter. Söderström saß blass und eingezwängt am Steuer, unfähig, sich selber zu befreien, denn alles Gepäck war beim Luftsprung ins Stürzen gekommen. Zum Glück hatte weder Söderström noch der Wagen einen Schaden davon getragen. Steinwüsten boten neue Schwierigkeiten. Mit Picke und Dynamit bahnten wir uns einen Weg. Die Steine, scharf wie Messer, schnitten in unsere Reifen. Durch die Kraft der Räder wurde schließlich ein Stein unter die Ölwanne geschleudert. Der Schlag unter dem Wagen auf das Metall ging uns durch alle Glieder. Als wir uns umdrehten, sahen wir hinter dem Wagen die unheilverkündende Spur seines Herzbluts. Ein großer, dunkler Ölfleck. Aus einem 5 cm langen Schnitt floss das Öl. Guter Rat war teuer. Mit Wagenhebern und Steinen bauten wir das Auto hoch, montierten die Wanne aus, machten den Lötkolben heiß. Als wir nicht sofort Erfolg hatten, begann die Hoffnung zu schwinden. Doch im letzten Augenblick verschmolz ein Tropfen Zinn mit dem Blech. Nach 5 Stunden war alles wieder einmontiert. Als die Nacht hereinbrach, standen wir inmitten von Steinen, umschlossen von Bergen, über uns das Glitzern und Flimmern des südlichen Sternenhimmels. Dieser glitzernde Sternenhimmel leitet das Ende ihrer Reise ein. Ihre letzte Route legen sie mit dem Schiff zurück. Von New York über den Atlantik nach Le Havre. Und dann über Paris dahin, wo die Reise vor 761 Tagen begonnen hatte. Frankfurt am Main. Voller Neugier erwartet man Klerenore und Söderström und empfängt sie jubelnd und voller Anerkennung. Wir fuhren unsere beiden Wagen durch das Ziel, das aus Blumen und wehenden Fahnen gebaut worden war. Blumen und Schleifen türmten sich auf den Motorhauben und Freundeshände streckten sich uns entgegen. So waren wir endgültig am Ende unserer Fahrt, die uns über 2 Jahre, in denen wir 49.244 Fahrkilometer zurücklegten, durch fremde Länder und Völker, durch Gefahr und Schönheit geführt hatte. Sie war uns gelungen, weil wir bis zu unserer letzten Kraft in Einigkeit zusammengehalten hatten. Das Ziel, nach dem wir strebten, vor Augen. Sie war uns gelungen, weil das Glück uns zur Seite gestanden hat. Und nicht zuletzt, weil uns in allen Ländern und in allen Bevölkerungsschichten Freunde entstanden. Denen sind wir dankbar. Das Konzept einer gewissermaßen feminisierten Mobilität beginnt sich Ende der 1920er Jahre zu wandeln. Und der Grund dafür ist, dass das Auto jetzt von der breiten Öffentlichkeit als etwas erkannt wird, das Veränderung und Verbesserung bringt. Die Art und Weise zu arbeiten, zu leben, sogar uns zu ernähren, dass es tiefgreifende Auswirkungen auf die Gesellschaft haben wird. Wenn ein Auto oder eine Maschine oder ein Telefon oder überhaupt ein Fortschritt erzielt werden soll, dann muss er erst gezeigt werden, um in den Menschen den Wunsch zu erwecken, diesen Gegenstand auszunutzen. Und bildlich gesprochen, kommt erst das Auto und dann der Weg. Es kommt aber nie erst eine Straße und dann ein Auto. Nach der Weltumrundung trennt Söderström sich von seiner Frau und heiratet Klerenore. Die beiden lassen sich auf einem Bauernhof in Schweden nieder. Sie bekommen eine Tochter und zwei Söhne und nehmen etliche Pflegekinder auf und bleiben bis zum Lebensende zusammen. Eine lange Autoreise machen sie nie wieder. Klerenore Söderström stirbt am 7. September 1990 im Alter von 89 Jahren. Sie selbst wollte nie, dass ihre Geschichte sie in irgendeiner Form berühmt macht. Die Geschichte von Klerenore Stinnes zeigt uns, bis zu dem Zeitpunkt ihrer Weltumrundung passten Frauen und Auto scheinbar ganz gut zusammen. Das Vorurteil muss also danach passiert sein. During the Second World War, women went into the factories because the men were off fighting. Während des Zweiten Weltkriegs gingen Frauen in die Fabriken, weil die Männer im Krieg waren. Und die Frauen entwickelten ein Gefühl der Selbstständigkeit und bedienten komplexe Maschinen und waren in der Produktion genauso produktiv und leistungsfähig wie vorher nur Männer. Als die Männer dann aus dem Krieg nach Hause kamen, fiel es den Frauen sehr schwer, wieder in den häuslichen Bereich zurückgedrängt zu werden. Die Verhandlungen, die damals stattfanden, liefen im Grunde darauf hinaus, dass mächtige Institutionen den Frauen sagten, wenn ihr wieder nach Hause geht, bekommt ihr diese neuen technischen Geräte, die euch die Arbeit erheblich erleichtern werden. Wir wissen, dass ihr mit Technik umgehen könnt, also gibt es jetzt einen Staubsauger, einen Backofen, all diese arbeitssparenden Geräte. Ihr könnt beides sein. Ihr könnt eine hochproduktive, technikaffine Arbeitnehmerin und gleichzeitig Ehefrau und Mutter sein. Und ich finde das wirklich interessant, denn es ist nicht nur ein Drängen, sondern auch ein Anziehen. Es ist eine Verführung. Die Männer kaufen den Frauen Staubsauger und sich selbst Autos. Richtig viele Autos. Laut Statista gab es in Deutschland in den 50er Jahren etwa 600.000 Autos. Das bedeutet, auf 10.000 Menschen kamen damals etwa 2 Autos. In den 60er Jahren stieg die Anzahl der Autos in Deutschland explosionsartig auf etwa 4,5 Millionen an, in den 70ern sogar auf knapp 14 Millionen Autos. Im Jahr 2025 gab es rund 50 Millionen Autos in Deutschland. Das bedeutet, auf 10.000 Menschen kommen heute etwa 5.900 Autos. Und ja, das war's dann auch schon wieder mit der greifbaren Utopie vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Ich höre auch meine Mutter immer wieder sagen, schau dir diese jungen Frauen am Steuer an. Das sind die, die immer viel zu schnell fahren und die ganzen Unfälle verursachen. Sie hat das geglaubt. Und ich habe das dann auch geglaubt. Und als ich meinen Kumpel aus dem Nachbarhaus mal gefragt habe, warum seine Mama eigentlich kein Auto fährt, sagte er, sie hat Angst. Das war Mitte, Ende der 70er. Meine Mama schaffte sich zu der Zeit ein eigenes Auto an, das Knallorange. Und 20 Jahre später stand dann auch vor der Tür der Nachbarsmama ein Auto mit einer rosa Schleife auf dem Dach. Sie hat die Angst überwunden, offenbar. Aber hat lange gebraucht. Glaubt ihr, dass Männer und Frauen im Auto gleich geschützt sind? Nein. Nee. Im Straßenverkehr werden halt die meisten Frauen beleidigt. Ja, das ist eine Frau, die kann nicht richtig fahren. Viele Männer sind ja, ich sag mal, anders gesteuert. Und das ist auf jeden Fall sicherer für die Frauen, wenn die Türen immer abschließen würden. Ich habe mich tatsächlich immer gefragt, wie das mit dem Brustumfang ist. Ob der Gurt wirklich, der ist ja eine Erfindung, eine ziemlich alte Erfindung, ob das Ganze vielleicht nicht sogar ein bisschen besser geht. Für mich würde man, jetzt wo Sie die Frage stellen, mich würde man dazu eine Studie interessieren, ob es dazu vielleicht sogar Untersuchungen gibt. Wenn attraktive Frauen für neue Automodelle werben, ist fast jeder Mann fasziniert. Wenn Frauen aber am Steuer sitzen, überwiegen die Vorurteile. Ach, was ist das denn? Ach, du liebe Gott, ja, immer diese Frauen. Ja, ja. Wenn meine Mutter bei langen Autofahrten am Steuer saß und mein Vater ihr Beifahrer war, bemerkte ich als Kind mit meinen 3 Schwestern unangeschnallt auf die Rückbank gequetscht ihre extreme Anspannung. Die verspannten Schultern, die ich von hinten sehen konnte, und die krause Stirn im Rückspiegel zeigten mir, sie hat Angst. Und mein Vater kommentierte ihren Fahrstil, wenn er nicht schlief oder rauchte. Einmal platzte der Reifen auf der Autobahn, als meine Mutter fuhr. Es passierte zum Glück nichts Schlimmeres. Aber mein Vater sagte, das liegt daran, dass du immer auf der linken Spur fährst. Ich weiß noch, wie ich als Kind dachte, dass auf der linken Spur kleine Nägel einbetoniert sind, denen man ausweichen muss. Und dass meine Mutter das offensichtlich nicht gut kann. Drei. Ängste und Bedürfnisse oder freie Fahrt für alle. Warum sitzen heute Frauen weniger gern hinterm Steuer als Männer? Wann ist Frauen die Freude am Fahren verloren gegangen? Wo ist die Furchtlosigkeit geblieben, das Selbstvertrauen, das Frauen wie Claire Nore Stinnes noch die Welt umrunden ließ? Und vor allem, wann hat sich daraus eine Angst vor dem Autofahren entwickelt? Auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen kann mir Kulturhistoriker Cotton Seiler von der Universität Carlisle nochmal weiterhelfen. The idea of being a true man, ein echter Mann zu sein, bedeutete, in der Welt von Arbeit und Politik unterwegs zu sein und in vielerlei Hinsicht das Steuer in der Hand zu haben. So wird Steuern und Fahren für Männer zu einer sehr symbolischen Machtposition. Wenn das eine das starke Geschlecht sein will, muss das andere das schwache sein, sagt er. Und diese Hierarchisierung funktioniert am leichtesten über Einschüchterung. Das schwache Geschlecht soll lieber im sicheren Zuhause bleiben. Die Frau, die Angst vorm Autofahren hat, das hat seinen Ursprung in einer Kultur, in der einer Frau außerhalb ihres Zuhauses das Gefühl vermittelt wird, unsicher zu sein. Das Gefühl, dass sie ihren Schutz verliert, sobald sie ihr Zuhause verlässt. Frauen haben häufig Angst vor der Autobahn. Sie nutzen oft die langen Beschleunigungsspuren nicht zum Gas geben, sondern warten vorne auf eine Lücke. Das ist aber sehr gefährlich, weil sie dann aus dem Stand anfahren müssen. I think the road can be a very stressful place. Der Straßenverkehr kann sehr stressig sein. Besonders für Menschen, die nicht dazu ermutigt wurden, sich zu behaupten, selbstbewusst aufzutreten und das größte und schnellste Auto zu fahren. Laut Experten leiden bis zu 4 Millionen Menschen in Deutschland unter Fahrangst, die Mehrheit davon Frauen. Viele von ihnen haben einen Führerschein, setzen sich aber nicht mehr ans Steuer. Heute besuche ich die Kölner Frauenfahrschule mit Herz und Verstand. Das ist tatsächlich eine Fahrschule, in der nur Frauen unterrichtet werden. Und zwar von Ursula Georg. Sie ist seit 33 Jahren passionierte Fahrlehrerin und seit 20 Jahren in ihrer Frauenfahrschule. Ursulas 12 Jahre alte Mischlingshündin liegt schlafend und schnarchend unter dem Tisch. Wir trinken Cappuccino und geraten sofort ins Plaudern. Aber als erstes möchte ich von ihr wissen, wie sie eigentlich auf die Idee einer Frauenfahrschule gekommen ist. Das waren die Frauen selber. Also ich selbst habe noch nicht mal so die Idee gehabt. Irgendwann kamen immer mehr Frauen zu mir und sprachen mich drauf an. Sie hatten Fahrangst und ob ich ihnen helfen könnte. Und dann entwickelte sich das so langsam. Der TÜV hatte dann, also ich weiß nicht, ob die das überhaupt noch machen, ich glaube nicht, mit einer Psychologin ein Projekt auch, was Fahrangst beinhaltet. Und die haben dann regional Frauen eingeladen dazu am großen Tisch. Das waren also locker mal so 18 Frauen. Und dann habe ich dieses Seminar auch begleitet und dann habe ich mir nachher überlegt, wäre ja was für dich. Ne? Warum soll das der TÜV machen? Weil ich bin ja Fahrlehrerin. Und so spezialisiert sich Ursula Georg auf Wiedereinsteigerinnen, die aufgrund ihrer Fahrangst länger nicht gefahren sind. So auch die Schülerin, die heute da ist. Sie hat mit 17 aufgegeben, weil sie damals zweimal durch die Prüfung gefallen war. Sie möchte nicht namentlich genannt werden. Ja, und irgendwann habe ich mir dann ein Herz gefasst und war dann so, okay, jetzt mit 40 plus muss ich das jetzt mal machen, weil wenn ich es nicht jetzt mache, dann mache ich es nie. Und ich schaffe das auch nicht mit meiner ja doch auch recht starken Persönlichkeit zu so einem alten Mann zu gehen, der dann glaubt, mir die Welt erklären zu müssen. Dann habe ich gegoogelt und irgendwann gesehen, dass es eine Frauenfahrschule hier gibt. Und zwar tatsächlich auch fast bei mir um die Ecke. In Deutschland haben heute etwa gleich viele Frauen und Männer einen Führerschein. Knapp 12 Millionen männliche Personen in Deutschland waren 2025 im Besitz einer Fahrerlaubnis der Klasse B. Die Zahl der Frauen lag mit rund 11,5 Millionen etwas darunter. Drastischer ist der Unterschied bei den Lehrenden. Laut Kraftfahrt-Bundesamt waren 2025 von knapp 47.000 Fahrlehrern und Lehrerinnen nur rund 6.000 Frauen, gerade einmal 13%. Auch wenn die Zahl seit 2018 um 37% gestiegen ist, bleibt der Beruf eine männliche Domäne. Für Fahrschülerinnen, gerade für Wiedereinsteigerinnen, sei das häufig ein Problem, so viel Zeit mit einem fremden Mann in einem Auto zu verbringen, sagt Ursula Georg. Und sie erklärt mir, was ihrer Meinung nach die Gründe dafür sind. Fahrangst sowie auch schlechte Behandlung von männlichen Kollegen. Das ist eigentlich genauso stark. Ja, auch. Und die kommen auch zu Ihnen dann? Natürlich, ja. Die suchen sich dann explizit eine Frau. Also als Mann könnte ich da gar nicht greifen. Nee. Das geht nicht. Aber als Frau ja. Mhm. Solange Männer Männer sind, wird es sowas immer geben. Mhm. In allen Bereichen. Ob das privat ist oder beruflich. Männer werden immer übergriffig sein. Egal wie sie geschult sind, egal wie intelligent sie sind, egal welche Erziehung sie haben. Es machen nicht alle, aber viele. Und wenn sie 20 Jahre nicht gemacht haben, könnte es sein, dass sie im 21. Jahr es tun. Warum? Vielleicht haben sie sexuellen Frust. Das ist schon sehr schwierig. Männer können oft damit nicht umgehen. Ich glaube, wir Frauen halten das viel, viel besser aus, wenn wir sexuell nicht ausgelastet sind wie ein Mann. Und wenn Männer mit Frauen arbeiten und Nähe haben, Männer sind ja bequem, dann nehmen sie sofort das Nächste. Die gehen nicht erst auf die Suche, sondern nehmen sich das, was sie da haben. Was so eine Aussage ja auch deutlich machen will, ist, die werden eben sexuell übergriffig, weil sie irgendwie dazu getrieben werden, aus so einem inneren Reflex oder sowas in der Art. Genderforscherin Lisa Krall von der Uni Köln findet die Reduzierung von sexuell übergriffigem Verhalten auf Triebe problematisch, wie sie sagt. Die Natur ist hier das Argument, auf das sich immer wieder bezogen wird, um ein bestimmtes Verhalten zu rechtfertigen. Also Triebe ist ja eigentlich auch etwas, was wir so finden in der Bezeichnung von Tierverhalten, ne? Und das Problematische ist aber eben, es gibt den Generalverdacht, alle Männer sind so oder könnten so sein. Und es gibt die Reduzierung auf ihre, in Anführungsstrichen, Natur. Das bedeutet, die können da gar nichts dafür und sie können da auch gar nicht gegensteuern. Also die sind dem sozusagen ausgeliefert. Und das weitere problematische Punkt ist auch, was als natürlich gilt, gilt oftmals auch als normal. Also es ist normal, dass Männer sich so verhalten. Und wenn wir davon ausgehen, dann wird es wirklich noch mal gefährlicher, ne? Weil das ja noch mal stärker legitimiert und rechtfertigt, was da passiert. Es müssen gar nicht immer sexuelle Übergriffe sein. Ursula Georgs Rat und Unterstützung suchen oft auch Frauen, die unter psychischem Druck stehen. Und diese Erfahrung haben sie häufig nicht mit Fahrlehrern gemacht, sondern mit dem Mann, den sie zu Hause haben. Die sich aber immer wieder unterdrücken lassen, wo der Partner immer gesagt hat, ey, lass das Auto, ich mach das schon. Und die haben sich nie getraut ans Fahrzeug heran, weil die immer Angst hatten, da kommst du nahe mit einem Kratzer dann an und dann ist Riesenärger und trauen sich einfach nicht. Ich baue die auf. Da kommen die nach Hause und er baut wieder ab. Und die Männer bauen oft ab, weil die einfach nicht verstehen, warum die Frau so viele Fahrschulen braucht. Ja, nicht, weil sie doof ist, weil die Frau viel, viel sicherheitsempfänglicher denkt wie der Mann. Der Mann sagt, ich kann das nicht, ich mach das aber. Ich kann alles, obwohl er gar nicht kann. Die Frau sagt, ich glaube, ich kann das nicht, obwohl sie kann das. Aber und deswegen braucht die mehr Fahrstunden. Eine Frau muss doppelt leisten, damit sie dieselbe Anerkennung bekommt. In allen Bereichen. Außerhalb Kinder kriegen und Haushalt. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Sie fährt allein und sie scheint hübsch zu sein. Ich weiß nicht ihren Namen und ich kenne nicht ihr Ziel. Ich merke nur, sie fährt mit viel Gefühl. Was will der blöde Kerl da hinter mir nun? Ist sie nicht süß? Ich frag mich, warum überholt er mich? So weiche Sau. Der hängt nun schon eine halbe Stunde ständig hinter mir. Nun dämmert's schon und der fährt ohne Licht. So schön mit 90. Der könnte schon 100 Kilometer weg sein. Was bin ich froh? Mensch, fahr an meiner Ente doch vorbei. Will der mich kontrollieren oder will er mich entführen? Oder ist das in Zivil die Polizei? Wer in seinem Leben keine Fahrstunden mehr braucht, ist Lkw-Fahrerin Tinka. Inzwischen ist Tinka mit ihren 22 geladenen Paletten Kosmetikartikeln auf ihrer Tour von Weierbusch in der Eifel nach Freudenstadt im Schwarzwald nur noch wenige Kilometer von ihrem Ziel entfernt. 330 Kilometer hat Tinka in den letzten anderthalb Tagen bewältigt. Und jede Menge neugierige Fragen. Was ist denn dieses? Ja, das hat Scania leider nicht. Das haben nur die DAF. Die haben ja so eine Schnur zum Ziehen. Und das ist für die Lufthörner oben. Die haben auch die normale auf dem Lenkrad, wie wir auch. Und die haben oben noch Lufthörner. Und die löst du halt durch diese Schnur aus. Und warum hat man die? Das ist noch mal besser. Lauter. Cooler, lauter, ja, genau. Und das hier, was ist das? Das ist, ich sage mal, eine Puste, weil du hast ja immer mal, weil du vorhin sagtest, mit dem Krümeln, das ist gar nicht schlimm, weil da kannst du den LKW mit auspusten. Das macht so Sinn. Wahnsinn, das ist ja super. Irre. Oh. Finde ich total, total schön, dass jemand sich da so, jemand sich da so freut. Ja. Bei dem Logistikzentrum in Freudenstadt war Tinka schon öfter. Hier kennt sie Leute, mit denen sie sich nach dem Abladen auf eine verdiente Pause freut, bevor wir die ganze Strecke mit dem leeren LKW wieder zurück nach Weierbusch fahren. Und hier musst du dich jetzt anmelden. Genau, hier ist die Vorder. Da melden wir uns an. Ah, da ist auch mein Freund schon hier. Der macht dir auf jeden Fall auch einen Kaffee. Da bin ich mir sicher. Und der nimmt nicht den Kaffee aus dem Automaten. Der hat seinen eigenen Kaffee dabei, weil der viel besser schmeckt. Ah. Und musst du dich mir jetzt auch eine Weste anziehen? Ja, auf jeden Fall. Okay. Soll ich mit rauskommen? Du kannst, wenn du möchtest, gerne mit rauskommen, wenn dich das... Unbedingt rückwärts aussteigen. Okay. Da haben sich schon viele die Hüfte gebrochen. Oh Gott, ehrlich? Ja. Sogar gebrochen? Oh Gott. Warte. So. Nach zwei Tagen mit Tinka wirkt es für mich so, als würde sie selber gar nicht mehr merken, was sie eigentlich für einen krassen Job hat. Wie anstrengend er ist und wie viel er von ihr fordert. Bei einer Bezahlung, die gerade so fürs Überleben reicht. Wenn du jetzt unterwegs bist, die Woche, ne? Wie war denn deine Woche? Also hast du jetzt mehrfach übernachtet unterwegs? Eigentlich immer, ne? Immer, genau, ja. Und genau. Wie oft schläfst du dann zu Hause? Eigentlich nur am Wochenende? Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag. Ja. Und wenn ich montags um 7 oder so los muss oder um 6, dann schlafe ich noch zu Hause. Wenn ich aber früher los muss, fahre ich meist Sonntag schon nach Weierbusch und schlafe dann im LKW. Da habe ich es dann ein bisschen entspannter. Da, wo wir heute oben waren, wo der PKW-Parkplatz ist, da stehen dann die LKW alle aufgereiht übers Wochenende. Wir haben einen Waschdienst und Rangierdienst. Die waschen die LKWs durch und dann stellen sie alle oben in eine Reihe dann immer auf. Und wenn ich dann halt sonntags, wenn ich um 4 los muss, dann muss ich ja daheim 2:30 aufstehen. Und so in der Firma stehe ich eben 20:40 auf. Da macht man fast eine Stunde gut dann. Ja, das stimmt. Ja. Und ich mag Schlaf. Ja. Ich brauche nicht viel, aber den ich dann kriege, den will ich dann auch gerne so gut es geht nutzen. Ja. Der Beruf der Truckerfahrerin ist unglaublich hart. Und ich glaube, man kann das wirklich nur durchstehen, wenn man so dafür brennt wie Tinka. Wenn ich Werbung machen müsste, wäre es halt wirklich so dieses, man selber steuert einen 40-Tonner LKW, ne? So, das ist halt cool, also das macht stolz. Oder wenn sie den dann halt sehen, gell? Das ist dann schon immer, da denkst du so, das schwillt die Brust so ein bisschen, gell? Und wenn dann welche sagen, ja, Fernfahrerromantik gibt's nicht mehr, alles nur, doch, das gibt's noch. Das ist eine Einstellungssache, bin ich überzeugt von. Die eh alles nervt, die finden auch sowas nicht schön. I guess I should know, by the way you parked your car sideways, I don't want that. You're the kind of person that believes in making out once. Love them and leave them fast. I guess I must be dumb. She had a pocket full of holes. Die meisten Frauen sitzen nicht hoch oben über der Straße wie Tinka, sondern unten in einem kleinen Pkw. Wie sieht es eigentlich aus mit der Sicherheit von Frauen in Autos? Also ich meine sicherheitstechnisch, bei Unfällen zum Beispiel. Glauben Sie, dass Frauen und Männer im Auto gleich geschützt sind? Theoretisch würde ich jetzt mal behaupten, ja. Ja, glaube ich. Eigentlich denke ich, dass wenn jeder einen Gurt anlegt, dass beide gleich geschützt sind, ja. Und diese Kissen kommen ja auch bei beiden raus, ja. Die Airbags, ja. Ja. First of all, I think it's important not to formulate that women get more injuries. Erstmal ist es wichtig, es nicht so zu formulieren, dass Frauen in Autos häufiger verletzt werden. Denn das klingt so, als seien die Frauen das Problem. Dabei sind Frauen in Autos einfach viel weniger geschützt. Das ist Astrid Linder. Sie ist Professorin für Verkehrssicherheit am Institut für Straßen- und Verkehrsforschung im schwedischen Linköping. Dort forscht sie zu Kraftfahrzeugsicherheit. Und sie ist die Erfinderin von Eva. Eva ist der erste weibliche Crashtest-Dummy. Eva ist 1,62 groß und 62 Kilo schwer. Und dass wir beide den gleichen Namen haben, kann kein Zufall sein. I have done a lot of different things, of course, in traffic safety in general, because that is the topic that is close to my heart. Das Thema Verkehrssicherheit liegt mir sehr am Herzen. Es geht darum, zu verhindern, dass wir Frauen im Straßenverkehr verletzt oder getötet werden. Und deshalb habe ich das weltweit erste Modell einer durchschnittlichen Frau als Crashtest-Dummy entwickelt. Denn wenn es um Verkehrssicherheit geht, wird die weibliche Bevölkerung überhaupt nicht berücksichtigt. Immer noch nicht. Assessment of safety. We still don't consider it at all. Astrid erzählt mir, dass es dabei vor allem darum geht, wie unterschiedlich männliche und weibliche Körper in einem Autositz sitzen. Das liegt am Gewicht, an der Position des Beckens und der Muskelverteilung, der allgemeinen Körpergröße, was wiederum die Position des Kopfes und des Nackens beeinflusst. Auch die Sitzposition im Verhältnis zum Lenkrad spielt eine Rolle. Kürzere Beine lassen Frauen den Sitz näher nach vorne holen. Und diese unwichtig wirkenden Details können bei Verkehrsunfällen über Leben und Tod entscheiden. Bei Verkehrsunfällen sterben Männer häufiger als Frauen. Laut Autobild sind rund 72% der Pkw-Toten männlich. Eigentlich haben Frauen ein viel höheres Risiko für schwere Verletzungen bei Verkehrsunfällen, sterben aber seltener. Männer sterben häufiger, weil sie riskanter fahren. Frauen sind bei gleichen Unfällen verletzlicher, haben aber insgesamt weniger schwere Unfälle. Die Fahrschülerin von Ursula Georg hat Autofahren und die Gefahren, die es mit sich bringt, schon sehr früh gespürt. Bei mir war das eher so, dass ich mir auch damals schon mit 17 der Verantwortung sehr bewusst war, die ich in einem Auto haben werde. Also ich habe die Sachen leider schon sehr früh zu Ende gedacht. Also wie gefährlich das eigentlich ist, dass man einfach irgendwie mit 120 auf einer Autobahn fährt. Was für eine Verantwortung man da hat, auch gut zu fahren. Und dass man ja in so einer Fahrgemeinschaft dann ist auf dieser Welt. Und über solche Sachen habe ich leider nachgedacht. Frauen fahren also vorausschauender und verursachen weniger Unfälle, sind aber im Auto bei einem Unfall weniger geschützt. Trotz all dieser Absurditäten und vor allem vieler Widerstände, auf die sie getroffen ist, hat Astrid Linder ihre Forschung unbeirrbar verfolgt. Und vor allem hat sie sich ihren Humor bewahrt. There is of course a development and so on, but yeah, you might say it has been very slow, given that we have of course known that women exist for a very very long time. Ja, es gibt schon Fortschritte. Aber man muss schon sagen, es läuft sehr, sehr langsam, wenn man bedenkt, dass wir natürlich schon seit sehr, sehr langer Zeit wissen, dass es Frauen gibt und dass sie sowohl Fahrerinnen als auch Beifahrerinnen in Autos sind. We expanded from only having used an average male at all to also have models of a small occupant. Früher gab es als Sicherheitsreferenz nur den durchschnittlichen Mann. Dann kamen in den 80ern auch Modelle für kleine Insassen, also Kinder, hinzu. Aber nirgendwo gibt es neben dem durchschnittlichen Mann eine durchschnittliche Frau, um die Bevölkerung zu repräsentieren. Es gab immer nur den durchschnittlichen Mann und er war der durchschnittliche Insasse. We always have had the average male and he's called the average occupant. Wenn ich Astrid Linder so sprechen höre, frage ich mich, ob in Wahrheit Männer in Autos vielleicht das eigentliche Thema sind. Ursula Georg berichtet mir von einer Begegnung mit einem von ihnen. Sind wir da nicht hier von der Fender in die Leindecker? Und der hat noch hier das böse Wort mit Otze, ne? Hat er noch gerufen. Weil ich ignoriere das ja, ne? Wenn sich einer aufregt, guck den ja gar nicht an. Ich sag immer, das ist dunkle Magie, ja? In dem Moment, wo du den Kontakt aufgenommen hast, hast du diese dunkle Magie übernommen. Ja. Von dieser dunklen Magie versucht Ursula Georg, sich so gut sie kann, fernzuhalten. Stattdessen versucht sie es leicht zu nehmen, wenn Männer pöbeln oder glotzen, erzählt sie mir. Und schüttelt höchstens ab und zu den Kopf. Er kann es nicht ertragen, wenn Frauen im Auto sich unterhalten miteinander. Der muss überholen. Frauen unterhalten sich und haben Freude. Und er akzeptiert einfach nicht, dass Frauen sich konzentrieren aufeinander und aufs Auto fahren. Sie trauen ihnen das nicht zu. Dass Frauen im Straßenverkehr angeglotzt werden, davon weiß auch die Fahrschülerin von Ursula Georg zu erzählen. Denn auch im Straßenverkehr gibt's einen ganz speziellen Male Gaze. Was ich aber jetzt beobachte, jetzt wo ich endlich einen Führerschein habe und natürlich auch an allen möglichen Orten einparken muss, ist, dass Männer eine unglaubliche Freude daran haben, Frauen beim Einparken zuzugucken. Und das macht Weil sie voreingenommen sind. Die stellen sich dann dahin und gucken sich dann so an, wie die Frau einparkt. Das ist mir gestern passiert, da bin ich mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Und dann bin ich so hoch zu meinem Kollegen und meinte irgendwie, es ist so eine spezielle Freude, die ihr daran empfindet. Irgendwie. Ja, sie wollen sich bestätigt fühlen, weil... Ne, es gilt ja die Metapher, Frauen können nicht einparken. Aber wenn ich habe ja lange Zeit Jungs auch geschult, die parken genauso schlecht ein am Anfang. Ja? Das ist eine reine Übungssache. Ja. Man sagt ja, Frauen haben Probleme beim Einparken, weil die räumlich anders denken wie die Männer. Also ich habe in den 34 Jahren die Erfahrung nicht gemacht. Die Jungs sind mindestens genauso talentfrei. Zu diesem männlichen Blick auf Autofahrerinnen hat die wöchentliche Fernsehsendung Der siebte Sinn in den 70ern womöglich auch ihren Teil beigetragen. Man erzählt sich zahlreiche Witze über Frauen, die sich bei dem Versuch, mit ihrem Wagen vorwärts oder rückwärts in eine Parklücke einzubiegen, rettungslos festgefahren haben. Obwohl man gelernt hat, dass man vorwärts nicht in eine enge Parklücke kommt, versuchen Frauen es immer wieder und geben schließlich auf. Dahinter wartet meist schon einer, freut sich diebisch und zeigt, wie man durch richtiges Rückwärts-Einparken auch diese Lücke nutzt. Hochhackige Schuhe können schön sein, aber die Eitelkeit verdrängt häufig die Sicherheit. Mit Stöckelschuhen und viel zu engen Hosen sitzt man nicht nur unbequem, die Füße finden auch keinen Halt. Zum Autofahren auch bei kürzester Strecke sollten flache Schuhe getragen werden. Attribut an die Schönheit. Der Rückspiegel wird zum Schminkspiegel. Welche Frau kann da schon widerstehen? Aber wer dann grün sieht, hat kein Verständnis mehr für die weibliche Eitelkeit. Also diese Frage von, gibt es eigentlich so große Unterschiede zwischen Frauen und Männern, würde ich sagen, ja, die gibt es, aber... Viel interessantere ist doch zu sehen, was alles dann eine Person ausmacht. Aus genau diesem Antrieb handelt auch Astrid Linder, als sie vor vielen Jahren für ihre Promotion beginnt, sich mit unterschiedlichen Körperformen zu beschäftigen und was sie mit der Sicherheit im Auto zu tun haben. Von Anfang an, sagt sie, habe ihr innerhalb der Branche ein rauer Wind entgegengeweht. As a PhD-Student, now we are back in the 1990s. In den 1990er Jahren habe ich eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt, wie man das als Doktorandin ebenso macht. Und dabei habe ich erfahren, dass Frauen deutlich weniger geschützt sind als Männer und dass wir das auch schon seit langem wissen. Der früheste Hinweis, auf den ich in den Texten dazu gestoßen bin, war aus den 60ern. I mentioned this was from the 1960s. Und dann dachte ich, es ist der logische nächste Schritt, einen Frauenkörper-Dummy zu Crashtest-Zwecken zu entwickeln, um auch den weiblichen Anteil der Bevölkerung auf genau dieselbe Weise bei den Sicherheitstests abzubilden. Und ich legte sofort los. Ein wichtiger Mensch in diesem Forschungsfeld sagte mir daraufhin, oh ja, stimmt, das wäre sehr wichtig. Aber weißt du, die Daten dafür sind gar nicht verfügbar. Deshalb geht es leider gar nicht. Ich habe die Daten gesucht und gefunden. Also haben wir erstmal ein mathematisches Modell erstellt, um zu zeigen, dass sehr wohl alle benötigten Daten und Komponenten vorhanden waren. Was als eine Idee einer Doktorandin begann, wird nach 20 Jahren intensiver Forschung zu diesem mathematischen Modell. Auf seiner Grundlage erstellt Astrid anschließend die erste physische weibliche Crashtest-Puppe. Das ist die Geburtsstunde von Eva. Und dann haben wir angefangen, Eva in Tests einzusetzen. Und nun sind wir dabei, einige dieser Ergebnisse zu veröffentlichen und der Welt zu zeigen, guck mal, es klappt. Es ergibt Sinn, wenn wir zwei unterschiedliche Dummies testen und vergleichen, den von einer Frau und den von einem Mann. Einfach, weil es Feinheiten und Details oder manchmal auch größere Merkmale gibt. Die Körpergröße und Proportion der Person, die auf dem Autositz sitzt, macht den Unterschied. Der Unterschied ist in diesem Fall, ob man sein Leben lang mit bleibenden Schäden eines Autounfalls zu kämpfen haben wird. Vor allem der Kopf- und Nackenbereich ist bei einem Frontalaufprall die entscheidende, weil besonders fragile Körperregion. So if you have more muscles and or stronger muscles, then you can withstand motion better. Wenn man mehr oder kräftigere Muskeln hat, kann man Bewegungen besser auffangen. Außerdem spielt der Umfang des Halses im Verhältnis zur Größe des Kopfes eine wichtige Rolle. Es gibt also eine Reihe von Faktoren, bei denen diese körperlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau deutlich werden. Ein schlanker Hals ist eher typisch für Frauen, ein Stirnnacken eher für Männer. Und all diese Faktoren und natürlich noch eine Reihe weiterer können beeinflussen, was bei einem Aufprall passiert und wie gut du dann geschützt bist. Vor allem die Verletzungen des Weichgewebes im Nacken führen leicht zu Verletzungen und bleibenden Schäden. Deshalb sind unsere Dummies so wichtig, denn langfristige Folgen sind sehr kostspielig und furchtbar. Nicht wahr? Und ja, Astrid räumt auch ein, dass sich die Sicherheit auch für Frauen in den letzten Jahren durchaus schon verbessert hat. Aber der Unterschied zwischen den Geschlechtern bestehe noch immer. Gerade Schleudertraumaverletzungen seien weiterhin der große Knackpunkt, sagt Astrid. Solange es da nicht geschlechtergerecht zugehe, sei sie mit ihrer Arbeit auch nicht am Ende. Man hat mir schon öfter gesagt, hey, du solltest einfach einen Aufkleber auf alle Autos kleben, die mit einem weiblichen Dummy getestet wurden. Ja, aber es gibt keinen Aufkleber. Dann solltest du dir wohl besser kein Auto kaufen. Denn den Aufkleber gibt's nicht. Gesetzlich ist der Einsatz von weiblichen Crashtest-Dummies nach dem Bauplan EVA nirgends verpflichtend vorgeschrieben. Seit Ende 2025 kommen sie aber immerhin vereinzelt zum Einsatz. Einen Vorstoß, weibliche Dummies zur Pflicht zu machen, gibt es zumindest in Europa bislang nicht. Ich bin im Austausch mit vielen deutschen Autoherstellern. Und gerade in Deutschland fällt mir das sehr, sehr deutlich auf. Sie tun sich sehr schwer mit dem Thema. Ich würde nicht sagen, dass es ihnen nicht wichtig ist, aber nicht wichtig genug. Die Tests müssten per EU-Gesetz vorgeschrieben sein. Also im Prinzip ist ja per EU-Gesetz ganz deutlich vorgeschrieben in den Artikeln 2, 3 und 8, dass Frauen und Männer gleichberechtigt vertreten sein sollen. Aber aktuell gibt es bei den Autoherstellern einfach keine echte Nachfrage nach weiblichen Crashtest-Dummies. Und solange es die nicht gibt, brauchen wir sie auch nicht herzustellen. So if we don't have a demand, we will not do it. Zurück in der Fahrschule von Ursula Georg. Ich arbeite hier nur mit Frauen. Ja. Okay. Die sollen schon in ihrem Kreis sollen sie sich entfalten können, entspannen können und auch Themen ansprechen können, wo sie sich keine negativen Gedanken machen müssen. Den Angstpatientinnen steht auch Ursulas Husky-Boxer-Mischling als Therapiehündin zur Seite. Zusätzlich zeigt Ursula ihren Fahrschülerinnen, mit welchen Methoden sie sich vor der Autofahrt in ein anderes Mindset versetzen können. Natürlich Atmung, ne, dass das auch trainiert wird, ganz wichtig, dass ich im Vorfeld auch dafür sorge, Sauerstoff zu bekommen und nicht wegzunehmen. Und es ist auch gut, wenn sie sich vorbereiten vor der Fahrt, eventuell mit autogenem Training oder mit Yoga oder Sport, wenig Kaffee, gut frühstücken, viele Kohlenhydrate. Das heißt also, dass ich gar nicht so das Adrenalin hochkommen lasse. Allmählich wird mir klar, sowohl Astrid Linder, die Ingenieurin, als auch Ursula Georg, die Fahrlehrerin, scheinen ihr Licht auf sonst blinde Flecken. Auf die spezifischen Erfahrungen, die Frauen in Autos machen. Sind das dann so Unfalltraumata ganz oft? Ja, ja. Können Unfälle sein, können aber auch Traumen sein mit dem männlichen Ausbilder, der dann geschrien hat, unter Druck gesetzt hat, die Frau klein gemacht hat, dass sie das nicht schafft, dass sie nicht in der Lage ist, überhaupt mal sicher fahren zu können. Diese Vorurteile, du wirst später keine gute Autofahrerin. Das bleibt. Der Fahrlehrer wird nie vergessen, nie. Egal wie er war, ob der gut oder schlecht war. Den behält man bis oben hin. Ist wie die erste Liebe und die letzte Liebe. Oh Mann. Ich kann mich in der Tat auch noch an meinen Fahrlehrer erinnern. Aber meine Gefühle dazu sind ganz andere. Klar war ich bei der Prüfung aufgeregt. Aber hauptsächlich hatte ich da eine gute Zeit. Ich habe mich auf die Freiheit gefreut, die ich endlich haben würde, wenn ich diesen blöden Lappen hätte. Und ansonsten, ja, haben wir über Autos geplaudert und die Stunden abgerissen. Es hat mich geprägt. War der Grundstein dafür, dass ich bis heute gern Auto fahre. Wie viel das ausmachen kann, wenn diese ersten Situationen im Auto unangenehm und einschüchternd sind, kann ich mir sofort vorstellen. Ja, aber ich finde das so schade, weil für mich war das total wichtig, dass ich mit dir eine Person neben mir hatte, der ich vertraue und bei der ich dann diese Stunden gern mache. Und das habe ich dir auch schon mal gesagt, ich höre dich immer noch neben mir sprechen. Das ist gut so. Schlechte Erfahrungen mit Männern kommen Sissi Figura und Tessa Kramer-Biermann nicht ins Haus. Ins Autohaus, um genauer zu sein. Die Schwestern aus Duisburg haben vor 3 Jahren den Betrieb ihres Vaters übernommen und ihn extra zu einem Autohaus mit angeschlossener Werkstatt für Frauen ausgebaut. Hinten haben wir die Kaffeeecke und die kleine Spielecke. Oh, das ist ja toll. Da können dann die Kinder hingehen. Das ist ja klasse. Ja, da sind wir tatsächlich gerade noch bei, dass da haben wir jetzt noch einen Teppich bestellt, dann noch so ein Laufgitter und so, dass das noch ein bisschen gemütlicher wird. Ja, toll. Ist halt wirklich, ne, hier der kleine Stillbereich, der so ein bisschen abgegrenzt ist und dann... Toll. Und hier das Stellchen mit dem... Wie nennt man das noch? So ein Moskitonetz? Ja, ne? Genau. So ein Himmelbett. Richtig, fast. Ja. Oh, und ein Puppenhaus. Ja, das ist unser altes Puppenhaus. Das war früher bei uns in den Kinderzimmern. Toll. In unserem Autohaus war jeder Mensch immer herzlich willkommen, ob Mann oder Frau. Aber wir wollten einfach zusätzlich eine Zielgruppe schaffen, weil es ja scheinbar leider so gemacht werden muss, dass Frauen noch mal gesondert ins Boot geholt werden müssen. Und das war unser Ziel. Es soll einfach selbstverständlich sein, dass es für alle ist. Dass Frauen überhaupt als potenzielle Käuferinnen von Autos in Frage kommen, ist noch nicht lange so, erzählt mir der Historiker Cotton Seiler. As the divorce rate rises in the 1970s and 1980s, but car makers, as a woman's market begins to emerge. Als in den 70er und 80er Jahren die Scheidungsraten nach oben gehen, zeichnet sich allmählich ein Markt für Frauen ab. Die Hersteller versuchen, an Frauen zu verkaufen und nicht mehr nur an das männliche Familienoberhaupt. Und als Frauen in den Arbeitsmarkt eintreten, stagnieren die Löhne der Männer. Und plötzlich arbeiten immer mehr Frauen. Es entsteht also ein Markt für Zweitwagen. There's a market for second cars. Die Atmosphäre im Autohaus von Sissi Figura und Tessa Kramer-Biermann ist entspannt. Hier regiert kein Technik- und PS-Kult. Hier werden Autos für den Alltag angeboten. Alle Kunden und Kundinnen sollen sich ermutigt fühlen, jede Frage zu stellen, um in Ruhe die Entscheidung für ein Auto treffen zu können. Und dazu gehört eine kinderfreundliche Einrichtung. Sissis Kind krabbelt zwischen den Autos im Verkaufsraum, wo auch ein Tretroller und andere Spielsachen bereitstehen. Das ist ja für ganz viele Frauen eine totale Hürde, dann das Haus zu verlassen und irgendwelche Termine in Anspruch zu nehmen und dann noch einen Autotermin. Also dann muss man im Notfall im Winter im Auto stillen, das Kind im Auto auf der Rückbank wickeln. Solche Sachen, wo wir gesagt haben, das kann doch gar nicht sein. Hier wird extrem stark nochmal so eine binäre und auch sehr stark hierarchische, heteronormative Geschlechterordnung reproduziert mit dieser Gleichsetzung von Frau gleich Mutter. Vorsicht, Kinder auf dem Rücksitz. Wenn Mütter ihre Kinder zum Kindergarten oder zur Schule fahren, werden sie leicht abgelenkt. Dann mit solchem Fehlverhalten rechnen. Mein Gott, nee. Ja, nur reicht die nervöse Falle an, Jenny. Was mich nervös. Yvonne, blickern nicht so mit dem Eis. Gib doch acht. Mütter lassen sich allzu oft von Kindern ablenken. Ist ein Baby unterwegs, den Arzt fragen, wann das Fahren eingestellt werden muss. Auch die Lkw-Fahrerin Tinka hatte mir auf unserer zweitägigen Tour erzählt, dass Mütter es in ihrer Branche schwer haben. Es gibt auch Frauen, die haben Maxi-Cosi auf der Seite, nehmen ihr Kleinkind mit. Na, also wenn die keine Möglichkeit haben, das gibt's auch. Aber es ist halt schon Stress. Also ich sag mal, wenn du wirklich ein Baby oder ein Säugling dabei hast, unsere Tage sind lang, die sind stressig, die sind hektisch und da kannst du kein Kleinkind versorgen nebenbei. Dann sollte auch jede Frau, die weiß, ich bin gerade Mama geworden, mit dem Gedanken zu uns kommen, sich auf den Weg machen und sagen, egal was gleich passiert, ich habe da eine Stillecke, ich habe da einen Wickeltisch im Warm, wo ich mein Baby wickeln kann mit ein paar Windeln. Die Frage ist, mit welchen Vorstellungen von Geschlecht komme ich in Kontakt? Wie sehr halten sich alle in meinem Umfeld daran und wie sehr fordern sie auch ein, dass ich mich daran halte? Oder wie viel Spielraum gibt es eigentlich hierhin oder dahin? Aber sicherlich auch mit der weitreichsten Reflexion, Auseinandersetzung, auch einer kritischen Auseinandersetzung, gelingt es wahrscheinlich kaum jemandem, sich komplett davon zu lösen und zu sagen, ich sehe mich gar nicht jetzt vor dieser Folie patriarchaler Bewertung oder Abwertung. Für diese patriarchale Abwertung, von der Genderforscherin Lisa Krall hier spricht, muss man nicht unbedingt Mutter sein. Dafür reichen auch schon andere biologische Unterschiede, wie Tinka mir erzählt. Natürlich gibt es halt so Sachen, wo sich Männer halt keine Gedanken drüber machen. Das ist bei der Frau, geht es ja schon los, der Toilettengang. Dann hat man vielleicht seine Periode. Das sind ja auch so Sachen, da müssen sich ja Männer gar nicht mit, oder Unterleibsschmerzen oder so. Und was du halt auch ganz oft hast, diese Ausstattung auf den Toiletten. Man hat ja jetzt hier im LKW auch alles dabei für so einen Fall. Aber wenn du jetzt irgendwo bist, hast gerade nichts einstecken, dann bist du froh, wenn eine Fahrerin da ist, die du halt mal anquatschen kannst. Dann geh mal zu einem Mann und sag mal, oh, wenn ich da hinkomme, haben die da, keine Ahnung, irgendwas da, was ich nutzen kann, wenn ich meine Tage habe. Dann wird ein Mann sagen, keine Ahnung. Das ist ja schon auch so ein Tabu-Ding auch noch, ne? Ja. Also hier werden sozusagen die Geschlechtergruppen wieder extrem in ihre Schranken gewiesen, extrem in ihre Bereiche verwiesen und diese geschlechtsspezifischen Fähigkeiten, sich besonders gut kümmern zu können, aufopferungsvoll zu sein, einfühlsam zu sein und im Häuslichen besonders gut tätig sein zu können, wird total verstärkt und auch wieder gegenübergestellt einer Tätigkeit, die nach draußen geht, die bedeutet, in der Öffentlichkeit zu sein, öffentlichkeitswirksam zu sein, sich zu beteiligen politisch, Geld zu verdienen, hart zu sein, stark zu sein. Und deshalb ist es, glaube ich, total gut, immer wieder hinzuschauen, was gibt es aber auch für andere Beispiele. Eins dieser anderen Beispiele sind die Autohändlerinnen Tessa und Sissi. Was Frauen in ihrem Autohaus und in ihrer Werkstatt auf keinen Fall erleben sollen, ist das sogenannte Mansplaining. Ein Szenario, bei dem Männer Frauen Dinge erklären, oft herablassend und ungefragt, in der Annahme, dass die Frau sie nicht weiß. Gerade wenn Frauen ihr Auto zur Reparatur in eine Werkstatt bringen müssen, fühlen sie sich oft ausgeliefert, erzählt mir Tessa. Frauen haben keine Ahnung oft von ihrem Auto. Die möchten aber sicher unterwegs sein, gerade wenn sie auch Kinder haben. Wir haben ja bei Instagram auch einen Kanal. Und da wurden wir schon sehr, sehr oft angesprochen, wo dann gefragt wurde, in meiner Werkstatt wurde mir gesagt, ich muss die Bremsen erneuern, könntet ihr da vielleicht auch mal drüber gucken, das Auto ist erst anderthalb Jahre alt, das kann das schon sein, wenn ich mit dem Kunden neben dem Auto stehe und sage, gucken Sie mal, hier ist die Bremse abgefahren. Daran erkennt man das, was natürlich auch noch mal ein ganz anderes Vertrauen schafft, ne? Mansplaining ist wissenschaftlich schwer zu messen. Aber die Forschung liefert klare Hinweise. Studien zeigen, in größeren Gruppen sprechen überwiegend Männer, während Frauen sich eher zurücknehmen. Und Männer neigen dazu, sich in Gesprächen zu überschätzen. Sie beanspruchen Wissen, das sie nicht wirklich haben, und erklären Dinge, die ihr Gegenüber oft besser weiß als sie selbst. Mansplaining beschreibt ja, dass es immer schon ein asymmetrisches Machtgefälle gibt. Also im öffentlichen Raum können wir das beobachten durch verschiedene Verhaltensformen, durch Sitzpositionen in der Straßenbahn oder im Bus. Also, dass sich Männer häufig aufgrund ihres Geschlechts sicherer, eloquenter, allwissend und dadurch auch oft überlegen fühlen und vielleicht auch das Gefühl haben, sie müssen das, sie müssen irgendwie besser Bescheid wissen. Und komplexe Sozialisationsprozesse und natürlich auch damit verschränkt gesellschaftliche Vorstellungen von Geschlecht. Gesellschaftliche Vorstellungen davon, dass wenn ich ins Autohaus gehe, der Mann das ja vermutlich besser weiß, sind damit ja total eng verbunden und prägen individuelles Verhalten, prägen gesellschaftliche Geschlechterrollen und führen dazu, dass Männer manchmal sehr viel mehr Platz einnehmen in Gesprächen. Im Autohaus von Tessa und Sissy bekommen Kundinnen und Kunden gleich viel Raum. Vor allem am Anfang, berichten sie, kamen Männer und waren irritiert, dass ihnen nur Frauen als Verkaufsberaterinnen gegenüberstanden. Ich saß auch eine Zeit lang im Service. Es wird erstmal der Mann angepeilt. Wir sitzen da einfach nur, weil wir vielleicht irgendwelche Assistentinnen sind oder freundlich lächeln können oder... Ja, bei mir war das so, als ich noch bei einem anderen Arbeitgeber beschäftigt war als Verkaufsberaterin. Da hat wirklich ein Kunde, kam zu mir. Ich bin im Laden rumgelaufen, um den anzusprechen und zu fragen, ob ich ihm weiterhelfen darf. Und da hat er gesagt, ja, Sie können mir mal einen Verkaufsberater holen. Und ich sagte, ich bin eine Verkaufsberaterin, ich kann Ihnen gerne weiterhelfen. Wie? Ah ja, okay, das will ich jetzt mal sehen, ob Sie eine Verkaufsberaterin sind. So, und dann hat er mir mit Ansage extra komische Fragen gestellt, technischere Fragen, die ihn, glaube ich, gar nicht interessiert haben. Die er wollte einfach herauskitzeln, inwieweit ich jetzt befähigt bin oder das Know-how habe, um ihn zu beraten. Und das war so eine Sache, wo ich ihn angelächelt habe und habe gesagt, alles klar, ich lasse mich da jetzt gerne drauf ein, weil ich Ihnen das beweisen möchte, dass ich genauso gut Ihnen ein Auto verkaufen kann, Sie beraten kann und Sie zu dem richtigen Wagen führen kann, wie mein Kollege. Ja, und dann hat er so gegrinst und ich glaube, damit hat er nicht gerechnet. Er hat gedacht, wahrscheinlich bin so ein zickig und düs ab oder zisch ab. Und dann habe ich am Ende ihm ein Auto verkauft und er hat mich angeguckt und hat gesagt, ich muss mich dafür entschuldigen, was ich gesagt habe und gemacht habe. Sie haben mich wirklich eines Besseren belehrt und mir ist es auch unangenehm, dass ich Ihnen so begegnet bin. Gender ideology is very powerful. Die Gender-Ideologie ist sehr mächtig. Es ging um die Art von sozialer Macht, die Frauen als diese Göttinnen des Haushalts zuteil wurde. Das war real. Es war so, dass man als Frau, wenn man diese Rolle erfüllte, als echte Frau geehrt wurde. Und aus dieser Rolle auszubrechen, hätte einen Sündenfall bedeutet. Es ist auch ganz oft der Fall in der Berufsschule. Da sind ja ganz viele Berufe, die da erlernt werden. Dass Frauen auf mich zukommen und sagen, boah, was machst du hier eigentlich? Du bist hier mit den ganzen Jungs in einer Klasse. Und dann sage ich halt, dass ich eine Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin mache. Boah, cool, das wollte ich auch machen, aber habe ich mich irgendwie nicht getraut oder ich habe keinen Platz gefunden, ich wurde nicht genommen, weil ja auch ganz viele Mädels dann vielleicht auch einfach nicht annehmen, weil dann dafür wieder ergänzende Auflagen herrschen, wie zum Beispiel gesonderte Umkleidebereiche oder, die dann vielleicht nicht zur Verfügung gestellt werden aus kostentechnischen Gründen, ne? Wo die Firmeninhaber dann vielleicht sagen, nee, das ist nur mehr Aufwand und dann wird die noch schwanger. Das ist so schade, dass Frauen dann nicht das ausüben können, was vielleicht deren Traum ist oder was sie vielleicht wirklich interessiert, weil das sind ja meistens auch die Leute, die am besten in diesem Beruf wären, ne? Frühstück schnell aus dem Haus. So geht das jeden Tag. Das Kind noch zur Schule fahren, was machst du bloß mit den Haaren? Wer hat dich eingeparkt? Schon wieder zu spät im Job, das Outfit nicht gerade top. Dein Chef, der nervt am Telefon. Wie kannst du nur die ganze Zeit so tun, als wäre das alles super easy, easy? Ich bin Mutter, ich bin Hausfrau, ich bin Köchin und ich wasch den Wagen. Ist doch easy, alles super easy. Ich hab 1000 Jobs auf einmal und alle unbezahlt. Expertin in Beziehungsfragen. Und wenn dich jemand fragt, wie kriegst du das bloß hin? Ist doch easy, super easy, weil ich 1000 Frauen bin. Nach den Gesprächen mit Tessa und Sissy, mit der Fahrlehrerin Ursula, mit der Truckerfahrerin Tinka, bin ich fasziniert davon, wie selbstverständlich diese Frauen ihren Platz in klassischen Männerdomänen gefunden haben und wie sehr sie ihren Beruf lieben. Ich glaube, eine sehr wichtige Aufgabe ist, dies weiterhin auch sichtbar zu machen und andere Geschichten zu erzählen. Und das ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Bei TikTok vor allem, da hatten wir ein Video mal hochgeladen, ein Reel, wo es eben hieß, das Autohaus von Frauen für Frauen, so überspitzt, damit man halt so, ne, einmal so einen Hook hat. Und da waren ganz viele Kommentare, hauptsächlich von Männern. Was soll die Scheiße? Und jetzt wird dann hier wieder der Feminismus. Und da muss ich aber sagen, die Frauen haben es so krass supportet und waren so eine Einheit-Community, die da drunter direkt geschrieben haben, was sind das hier wieder für Kommentare und warum muss man sich dafür rechtfertigen? Diese Solidarität, den Wunsch, gemeinsam sichtbar zu sein und die Verantwortung, die wir füreinander übernehmen, das spüre ich bei allen meinen Interviewpartnerinnen. Mit dem Wissen, das ich habe, fühle ich mich auch in der Verantwortung, zumindest einen Teil dieses Wissens umzusetzen. Oder besser gesagt, das Wissen umzusetzen, das ich umsetzen kann, um etwas beizutragen, als Mensch, als Teil der Gesellschaft. Das ist nicht einfach, aber es ist möglich. Wir wissen, dass es möglich ist. Und wir werden es auch schaffen. Und künftige Generationen werden diese Arbeit fortsetzen müssen, denn es gibt noch viel zu tun. Die Frage ist, gelingt es, Unterschiede anzuerkennen und Unterschiede nicht als Gefahr zu erkennen oder nicht als Gefahren zu problematisieren, nicht als unüberwindbaren Hürden zu verstehen, sondern zu verstehen, dass wir trotz oder mit unserer Unterschiedlichkeit gleichwertig sind. Und wenn wir das ernst nehmen, dann bedeutet das auch, dass wir vielfältigere Perspektiven benötigen. Und ich glaube, das ist eigentlich der schwierigste Schritt und aber auch der wesentliche Schritt. Also, dass wir in eine Situation wiederkommen, in denen das Ziel, wir müssen mehr, wir müssen alle einbeziehen, als wichtig bezeichnet wird, als zu verfolgen, als umzusetzen. Wenn wir das schaffen, haben wir, glaube ich, extrem viel gewonnen. Und zwar also mehr als die halbe Miete. Das machen ja alles die Frauen. Die ganze Arbeit, dass es besser wird, dass alle gemeint sind. Wenn ich das hier höre, die Frauen arbeiten und arbeiten und arbeiten daran. Und ich, ja, als Mann, ich nehme das einfach so mit und als gegeben und denke, 2026 ist doch alles selbstverständlich. Was tatsächlich wie selbstverständlich in alle Begegnungen und Gespräche bei meiner Suche nach Frauen und Autos reingefunkt hat, ist die Beziehung von Frauen und Männern. Immer wieder waren die Beziehungen zueinander, der Blick aufeinander, die Rollenbilder Thema. Und die einen fühlen sich in ihnen pudelwohl, die anderen zu Recht von ihnen herabgesetzt. Was ich daraus mitnehme ist, wenn wir was ändern wollen, dann geht das nur miteinander. Ein Herr, der schon auch seit 20 Jahren hier hinkommt, ich sag mal so über 60, der kam zu meinem Papa ins Büro und sagte, Herr Kramer-Biermann, ich wollte Ihnen nur eins sagen, ich finde die Idee und das, was Ihre Töchter machen und das, was jetzt das ganze Autohaus macht mit ihren Kollegen und Mitarbeitern, ganz, ganz toll, weil das jetzt einfach auch zeitgemäß ist. Und mich persönlich stört das überhaupt nicht, ich finde das einfach nur klasse. Was für eine wilde Fahrt. Und welche Erinnerungen das alles wieder hervorgeholt hat. Der knallorange Opel City meiner Mutter. Und was ich hier und jetzt tun kann? Mit all dem? Ich kann jetzt hier ins Mikro sagen, es braucht diese Geschichten. Und sie müssen erzählt werden. Und ja, zugegeben, es brauchte sie wohl doch, diese lange Nacht über Frauen und Autos. Und vielleicht auch noch das eine oder andere mehr. The average male and the average female should sit beside each other, you know, we should be there together. Der Durchschnittsmann und die Durchschnittsfrau sollten nebeneinander sitzen. Lass uns das zusammen machen, denn wir sitzen alle im selben Boot und das sollten wir umarmen. Because we are in this together and embracing that. Sie hörten Eine lange Nacht über Frauen und Autos. Emanzipationsgeschichte oder Männerfantasie? Von Eva-Maria Baumeister und Hanna Steger. Es sprachen Dietmar Bär, Sophie Stockinger, Tom Jacobs, Robert Oschatz, Justine Hauer und Eva-Maria Baumeister. Regie Hanna Steger. Produktion Stegermeister. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche geht es in der Langen Nacht um Raoul Hilberg, einen Pionier der Holocaust-Forschung, dem wir für die Aufklärung und unser Verständnis des Holocaust viel verdanken und der in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden wäre. Seien Sie gespannt. Sie können alle Lange Nächte der letzten Monate in der DLF-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.